Claudius would call to tighten the lid. Genau. Mann, was war das für eine Soundinstallation gerade? Ein einziger Traum und das so glatte Übergänge. Ja, man glaubt gar nicht, dass du keinen Ton im höchstens im glatte Übergänge-Geschäft bekommt. So ist es. Ja, sehr geehrtix Organismix. Lange, lange hat es gedauert. Ja, sehr lange. Unsere letzte Lesestunde nahmen wir auf bei unserem Live-Auftritt am 30. Oktober. Da wohnten wir noch zusammen. Jetzt ist dies nicht der Fall. Aber das haben wir ja schon kolportiert. Das brauchen wir nicht mehr näher zu beleuchten. Ja. Lieber richten wir das Augenmerk auf Kommendes. Denn wir sind heute, haben uns heute hier versammelt, um Großes zu erschaffen, um endlich... Und wir wagen uns heute an den Endgegner. Sagen wir es doch so, wie es ist. An Endgegner klingt so, als würden wir danach nichts mehr machen. Sagen wir mal an einen Bossgegner, an einen der großen Exponenten der Deutsch-Esoterik. Und es ist nicht Xavier Naidoo? Der rechtsbraunen Deutsch-Esoterik. Und es ist nicht Xavier Naidoo? Und das ist nicht Xavier Naidoo, sondern niemand anderes als... Mein Name ist Stolz, Axel Stolz. Ich bin promovierter Naturwissenschaftler. Hell yeah. Ganz recht. Zu danken haben wir für die Möglichkeit, das tun zu können, dem guten Dackel auf Twitter, der uns dieses Werk zugänglich gemacht hat, um das es heute gehen soll. Alex Hörix, Dix Nichts von Axel Stoll wissen, gehören entweder nicht zum Club oder sollten mal schnell sich auf den einschlägigen Seiten im kundig machen. Es ist schon ungewohnt, dass wir ein Buch von jemandem lesen, den wir auch wirklich so schon kennen. Ja, wobei ich muss sagen... Nee, Internet ist scheiße, da geht nicht rein. Ja, das Internet ist scheiße, da geht er nicht rein. Ja, wie verehrte Hörix vermutlich schon bemerkt haben, wir werden heute Axel Stoll verlesen. Mhm. Und zwar das Buch Hochtechnologie im Dritten Reich. Ja, alter Klassiker. Ja. Im öffentlichen Buchhandel nicht mehr zu bekommen, nur noch für hunderte von Euro bei eBay oder was er da immer erzählt. Hier stinkt es nach künstlichem Vanillearoma. Das ist ja reine Neid. Weil ich nämlich hier meinen leckeren Kuchen, wie es der Schöpfer wollte, in Vanillesoße bade. So. Es gibt ja so eine Geschichte. Bevor wir allerdings zur Tat schreiten können. Ich will gerade noch eine Geschichte erzählen. Erzähl eine Geschichte. In Bertha, da wo meine Familie herkommt, da gab es eine Geschichte vom Schimmelreiter, der einen Streit, ein Grundstückstreit zwischen Bertha und dem Nachbardorf schlichtete. Und der sagte, so wahr ein Schöpfer über mir, stehe ich auf Werthachs Boden hier. Und dann hatte der unter seinem großen spitzen Hut eine Schöpfkelle. Verstehst du? Verstehst du? Verstehst du? Hallo? Hallo? Hey! Sollte da nicht von links und rechts wegen irgendwie eine Antwort kommen? Ja. An dieser Stelle auch meinen professionellen herzlichen Glückwunsch für Claudia, die heute Geburtstag hat und tatsächlich den Tag, bei dem sie über die Zeit von uns beiden frei verfügen kann, dafür nutzt, um euch eine Lesestunde zu schenken. Das verdient doch mal Dank und Anerkennung und dieses wunderschöne Lied. Ich schenke es mir ja auch selber. Das war übrigens echt grauenvoll. Ja, ganz recht. Weil ich die Lesestunde ja schätze. Ich mag es ja. Was? Wow. Today's your special day, Claudia. Von DJ Bobo? Man weiß es nicht, klingt jedenfalls so. Wie arm ist das, wenn alles, was du jemandem zum Geburtstag schenkst, ist, dass du eben so ein YouTube-Video auf die Timeline drauf klatschst? Ja, ja. Inakzeptabel. Nun. So ist das also. Ich hoffe, wir haben nicht unseren Mojo eingebüßt, weil wir jetzt nicht mehr zusammen wohnen. Wahrscheinlich schon. Aber ich fand, das hatten wir ja schon früher. Ja, finde ich nicht. Ich finde das geil, dass wir jetzt wie so zwei alte Leute hier sitzen und Kuchen essen und Tee trinken. Was soll man sonst machen? Arbeiten! Gut. Der Tee ist richtig lecker. Dann geht's los. Okay, also das Buch. Wir haben das hier als PDF, weil es ja nur noch für hunderte von Euro... Ach, guck mal, das ist aus dem Kopfverlag. Wer hätte das gedacht? Ja, das ist ja Qualitätsware. Ja, das ist ein sehr professionelles Layout. Ja. Mir ist nicht so ganz klar, was das Bild da im Hintergrund sein soll. Es ist auf jeden Fall schleimgrün. Ja, zum Teil mit dunkelbraun. Das, ich weiß auch nicht. Irgendwo so ein roter Strich. Keine Ahnung. Ja. Oben steht Axel Stollen irgendwie Ariel oder sowas und dann steht da Hochtechnologie in so einer als futuristisch gedachten Schrift. Ja, das ist eine Taschenrechnerschrift. Also das so ist eine die Schrift von diesen digitalen Displays mit diesen einzelnen Buchstabenbausteinen, die dann durch diese, wenn man die anstrahlt, dann gibt es diese Buchstaben. Also ja. Da werden Zahlen mit dargestellt. Also diese klassische Taschenrechnerschrift, mit der damals auch Knight Rider geschrieben wurde und drunter natürlich schön in Fraktur. Im Dritten Reich. Ja, das... ja, nun. So wie sich das gehört. Das ist quasi unser Weihnachtsgeschenk an euch, dass wir uns das jetzt antun. Genau. Weil das ist absolut unlesbar, glaube ich. Wir werden sehen. Gut. Würde sagen, wagen wir uns dann mal ran. Bist du gewappnet? Ja, kann losgehen. Ja. Ich schätze mal, das ist sowas wie das Klappentext. Ich lese das mal vor. Nur die Lüge braucht die Stütze der Staatsgewalt. Die Wahrheit steht von alleine aufrecht. Thomas Jefferson, dritter Präsident der USA, 1743 bis 1826. Über den Autor Dr. Axel Stolz, promovierter Naturwissenschaftler, wurde 1948 in Berlin geboren. Und, was hier noch nicht steht, aber was auch Fakt ist, legte im Jahr 2015 den Löffel auf die Seite. Er ist Naturwissenschaftler, promoviert und Autor vieler populärwissenschaftlicher und wissenschaftlicher Publikationen und Vorträge. Oder das. Seine Sachgebiete sind Geowissenschaften, Militärwissenschaft, Umweltschutz sowie mathematische Physik, aber er fühlt sich in alle Naturwissenschaften zu Hause, auch in der Magie, die sowas ähnliches ist wie Physik durchwollen. Nicht das sowas ähnliches wie, es ist Physik. Muss man wissen. Okay. Wow. Also... Ach, kannst du es bitte aufmachen? Das ist furchtbar. Was hast du gegen Marschmusik? Ich hasse sie. So, was hat eigentlich eine Tomahawk und ein Zäpfchen gemeinsam? Weiß ich nicht. Sind beides Arschflugkörper. Ich hab gar nicht mal Sinn. Warum ist ein Tomahawk ein Arschflugkörper? Naja, es... Witze sind die besten, wenn die Pointe keinen Sinn ergibt. Das ist besser. The story of my life, aber du willst mir ja nicht glauben. Ja. So, dieses Inhaltsverzeichnis hat vermutlich deine Mutter gelayoutet. Mhm. Deine Mutter gesetzt, und zwar in den Sand. Das ist nicht in Ordnung, dass du von Zeile zu Zeile variiert, also die Enge der Schrift und auch... Die Seitenzahlen, manchmal stehen die direkt nebeneinander, manchmal haben die so ein Leerzeichen wie bei 24 und 27. Ja. Kann ich nur lachen. Und stehen auch keineswegs untereinander. Ja, aber gut, ja, egal. Und das ist auch ganz schön lang, das Inhaltsverzeichnis. Mhm. Gut, was finden wir da so drin? Erste Anmerkungen des Autors und in eigener Sache. Korrelation der Esoterik im Dritten Reich mit einer uralten indischen Hochkultur? Fragezeichen. Dann haben wir so das physikalische Feld, das elektromagnetische Feld, das Gravitationsfeld, das Informationsfeld. Mhm. Ausgewählte UFO-Sichtungen und deren Deutung. Verstauen Sie was? Was? Reichsdeutsche Flugscheiben und andere reichsdeutsche Hochtechnologien beherrschen die Erde und unser Sonnensystem? Fragezeichen. Das ist ganz wichtig. Dann Unternehmen Aldebaran, Quellen für die Wunderwaffen, Stützpunkt Mond, Stützpunkt Mars, Stützpunkte auf dem Planetoiden zwischen Mars und Jupiter. Kurze Bemerkung zu den sogenannten Piktogrammen, Epilog. Dann kommt ein Anhang, Maxwell'schen Gleichungen, über die partiellen Differentialgleichungen der mathematischen Physik zur Beschreibung des elektromagnetischen Feldes mittels Elektronen unter Beachtung von zwei skalaren Potentialfunktionen, Remote Viewing und zu einigen Aspekten des Templerordens. Ach so. Muss man wissen. Muss man wissen. Gut. Dann lese ich jetzt mal. Erste Anmerkungen des Autors und die Einleitung, denn die machen zusammen 4 Seiten aus. Denke das. Mathematik, Philosophie. Geht, oder? Mhm. Gut. Aufgepasst. Oh, dieses Weihnachtsding, es glitzert so schön. Es macht mich so froh, weil es so glitzert. Traurig, traurig. Das ist so schön. Das ist Hochtechnologie. Und zwar des Dritten Reiches. Das sieht ganz genauso aus, als ob Hitler das entworfen hätte. Und auch da drin wohnen würde. Das ist wunderschön. Ich fotografiere das nachher mal für die Hörix, weil es einfach unfassbar schön ist. Hm. Twitterst du wieder live? Ja. Jemand will dir zum Geburtstag gratulieren. Du hast auch geschrieben, ich werde 60. Da wird man doch erst recht gratulieren. Ich wollte extra noch ein paar abgreifen, die Mitleid mit Alten haben. Ja, okay. Ursprünglich hatte ich zum Thema Hochtechnologien im Dritten Reich an eine Artikelserie gedacht, doch die bevorstehende neue Zeit, das sogenannte goldene Wasserkrug-Zeitalter, Golden Shower-Zeitalter möchte ich es fortan genannt wissen, hat mich inspiriert, aus den mir vorliegenden Informationen ein Buch zu verfassen. Dieses Buch entstand nicht aus Eigennutz, sondern ergab sich automatisch aus vielen konstruktiven Anregungen von Menschen, die sich einerseits mit den hier publizierten Informationen befassen, denen andererseits aber ein gewisses Nationalbewusstsein bis heute nicht abgekommen ist, abhanden gekommen ist. Ja, man verfällt bei der Musik automatisch in diesen Ich bin mir der Tatsache bewusst, dass dieses Bruch in den Ohren Fehler nicht wissenden Menschen unglaublich erscheinen mag. Mach das bitte aus, ich kann wirklich nicht aufhören. Alte Kameradenmarsch, ist der Bull den Arsch offen. Wieso? Das ist schon das eiserne Kreuz war mit dem. Ja. Denn es geht weit über das hinaus, was allgemein unter dem Begriff Hochtechnologie in Verbindung mit der Zeit des Dritten Reiches bzw. des Zweiten Weltkrieges verstanden wird. Seit Jahrzehnten werden in allen Teilen der Welt seltsame Erscheinungen beobachtet, sogenannte UFOs, was nichts weiter bedeutet, als dass unidentifizierte Flugobjekte registriert werden. Ein Großteil dessen, was unter diesem Begriff zusammengefasst wird, ist aufklärbar. Es bleibt jedoch ein Rest von Fällen, der meist mit der Invasion Außerirdischer erklärt wird. Ich selbst halte diese pauschalisierende Erklärung für nicht sehr wahrscheinlich. Vielmehr scheinen weitaus mehr irdische Ursachen hinter dem Phänomen zu stehen. Insider wissen, dass es im Dritten Reich eine Reihe von Bemühungen... Wow, echt? Echt? Das ist ein echter Wehrmachtmarsch. Mit Video. Kannst du es bitte wegmachen? Wir werden sonst verklagt. Das ist frei im Internet offenbar verfügbar. Und man kann hier auch das hier hören. Inakzeptabel. Die Reihen festgeschlossen. Das sind Hitlerbilder. Ja. Das gibt's doch nie. Okay, Herz holen. Insider wissen, dass es im Dritten Reich eine Reihe von Bemühungen gab, eine neue Physik zu kreieren. Ich finde es auch geil zu sagen, eine neue Physik. Die alte reicht nicht mehr. Die Gesetze müssen mal erneuert werden. Ich sage... Eine Physik zu kreieren, die nur mehr magischen Charakter hat. Niemand weiß etwas Genaues. Oder doch? Ich bin der Überzeugung, dass das sogenannte UFO-Phänomen Teile dieser neuen magischen Physik repräsentiert und dass sie von Wesenheiten beherrscht wird, die möglicherweise Nachfahren derjenigen sind, die diese neue Physik entwickelten. Ich wusste nicht, dass man eine Physik entwickeln kann. Wie denn? Hm. Dinge sind so, wie sie sind. Nee, du kaufst dir den Kasten der kleinen Physiker. Mhm. Und dann entwickelst du eine neue Physik. Mhm. Das erscheint mir sinnvoll. Ja. Ich verstehe nicht, wieso die in dieses Ding keine LED-Lampe eingebaut haben. Das hat sich deine Schwester auch schon gefragt, warum da eine keine LED-Lampe, warum da eine Halogenlampe drin sein muss. Ja, frag doch mal. Weil der Schneemann, den es da gab, der hatte eine LED-Lampe. Schön, schön. Mhm. Wenn ich in Bezug auf meine Darlegungen nicht alle Quellen angebe, zumindest noch nicht zum gegenwärtigen Zeitpunkt, dann hängt das damit zusammen, dass ich all das, was hier steht, frei erfunden habe. So manifestieren sich darin keine Schwächen, im Gegenteil. Es geht um die Sicherheit von wissenden Personen. Deutschen Raumflug ab 1934. Ich finde, das ist einfach die beste Methode, um zu sagen, auf dem Mars leben lila Killerponys, die uns alle eines Tages töten werden. Und ich muss jetzt hier mir ein Hakenkreuz tätowieren lassen, damit die mich nicht töten. Okay, wo sind die Beweise für deine Theorie? Ja, die kann ich nicht sagen. Warum? Weil das die Wissenden gefährden würde. Ah. Musica extraterrestre. Musik alien. Was hast du da eingegeben? Alien Music. Getreu dem Prinzip Gemeinnutz geht vor Eigennutz. Möge dieses Buch weitere Gedankenimpulse für Interessierte und Gleichgesinnte geben. In eigener Sache. Ich huldige dem göttlichen Prinzip der schwarzen Sonne. Die Sonne ist kalt. Dem inneren Licht Gottes, dessen Rune nicht zufällig auf einigen sogenannten Piktogrammen. Oh. Wieso rotzt du auf mein Buch? Das war mein Speichel. Macht das besser? Das ist Ihr seht, dass Claudia 60 wird. Kann froh sein, dass ihr nicht das Gebiss auf mein Buch gefallen ist. Hier gibt es so zwei Speisdrüsen, Speicheldrüsen. Mhm. Claudia schwitzt auch im Mund. Unter der Zunge. Und die ist ein großer Spaß. So Deswegen hast du ja auch Speifieper Granas. Zwei Seiten weitergekommen. Informationsstrukturen deutlich erkennbar ist. Ich huldige der geheimnisvollen Esoterik uralter Hochkulturen, wie zum Beispiel der alten Inder, siehe Rama-Imperium. Was mit dem Sanella-Imperium? Habe ich heute dem Rama-Imperium in die Hände gespielt, als ich diese Vorteilspackung Rama gekauft habe? Wahrscheinlich. Wahrscheinlich hat diesen Witz auch noch nie jemand gemacht. Ruhe jetzt! Ich bin lustig! Der Baby. Ja, der Babylonier. Hier, guck mal, das ist so diese Trennung, die suggeriert, dass man da Baby vorliest. Ja, sicher, das ist ein plausibles Szenario. Lass die Röcke, Tage und viele mehr. Ich huldige damit unfreundlichen Implosionsenergien im Sinne des göttlichen Prinzips. Das ist so ein schöner Satz. Das heißt, der Harmonie des Universums. Oh, du hast jetzt gar nicht mehr die 10 Stunden Zirkusmusik, ne? Ja. Da hätte ich dir besser mal die Datei. Habe ich dir die nicht geschickt? Vielleicht. Doch, die habe ich dir geschickt. Schwuppke. Du hast die. Ja, das heißt, der Harmonie des Universums. Und nicht zuletzt huldige ich damit den hervorragenden Leistungen deutscher Techniker und Wissenschaftler, die zum Teil bis heute unbekannt blieben und keine Würdigung erfuhren. Technologen. Ich lasse sie allerdings unbekannt, weil ich ihren Namen sonst frei erfinden müsste. Ah, siehst du? Jetzt kann ich den Satz nicht nochmal lesen. Ich huldige damit umweltfreundlichen Implosionsenergien im Sinne des göttlichen Prinzips, das heißt der Harmonie des Universums. Einleitung. In einem international sehr bekannten Buch, Klammer auf Spencer, 1991, Klammer zu, das sich mit dem das international sehr bekannt, das sich mit dem Phänomen sogenannter unidentifizierter Flugobjekte auseinandersetzt, wird im einleitenden Teil über die europäischen UFO-Sichtungen sinngemäß Folgendes mitgeteilt. So wie Kaugummi, Coca-Cola und andere US-amerikanische Produkte im Zuge des Marshallplans Europa, insbesondere Deutschland, regelrecht überschwemmten, so fanden sich auch zuerst einmal in Amerika häufigen UFO-Sichtungen eine starke Fixierung in europäischen Gehirnen. Mach das bitte weg. Ich habe richtig Schiss, dass irgendwelche Antifa-Leute uns dann verklagen. Oder unser Haus anzünden oder so. Wer uns für Nazis hält, ist, hat sowieso den Schuss nicht gehört. Ja. Was die erstgenannten Dinge wie Kaugummi und Coca-Cola angeht, so ist klar festzustellen, dass sie zur Palette einer ungesunden, selbstzerstörerischen Lebensweise gehören, sagte der Mann, der mit Mitte 50 gestorben ist. Mhm. Und Kette geraucht hat, oder? Der war doch Raucher. Klar. Heutzutage kommen zum Beispiel die zweckentfremdete Rucksackmode, Radlerhosen, durchlöcherte Jeans. Wieso gibt es eigentlich keine, zumindest mir bekannten Verschwörungstheorien, dass Axel Stoll gar nicht tot ist, sondern entweder heimgegangen oder umgebracht wurde für all sein Wissen? Auf seiner Gedenkseite steht ja sowas wie, jetzt bist du in Aldebaran oder solche Sachen. Ja, die glauben, er ist heimgegangen. Ja, der ist geholt worden. Aber mich wundert, dass nicht viel näherliegend ist, das, weil der wusste ja so viel. Mhm. Was die anderen alle nicht wussten. Dass man ihn dann also um die Ecke gebracht hat, zum Schweigen gebracht hat. Ja, nun. Ich bin aber jetzt gerade hier mit dem alte Leute-Rant zugange, den er angefangen hat. Heutzutage kommen zum Beispiel die zweckentfremdete Rucksackmode, Radlerhosen, durchlöcherte Jeans, Klammer auf, besser zu bezeichnen als Original-Lumpen-Look, Klammer zu, hinzu, die alles Zeichen der US-amerikanischen Dekadenz sind. Mhm. Damit sollen andere Völker, das Deutsche eingeschlossen, beglückt, manipuliert und von den wichtigen Dingen des Lebens ferngehalten werden, um so eine bessere Kontrolle zu erlangen. Das stimmt, mit löchrigen Jeans machst du Leute gefügig. Na klar. Keine schöne deutsche Tracht. Zäh wie Leder. Hart wie Kruppstahl. Bei unseren Hitler. Einen Scheitel wie gemauert. Den Weichmeier kannst du deiner Katze in den Scheitel schmieren. Das ist wahr. Allein über diese Thematik könnte man ein umfangreiches wissenschaftliches Werk schreiben. Doch ist das nicht Gegenstand meiner Betrachtungen an dieser Stelle. Wie auch immer, was das oben genannte UFO-Phänomen betrifft, so gehört auch dieses zur Methode der Manipulation. Denn das, was sich sehr wahrscheinlich dahinter verbirgt, hat mit den viel zitierten kleinen grauen Außerirdischen kaum etwas zu tun. Derartige Behauptungen gehören zum Repertoire gezielter Desinformation von Regierungen, um von der wahren Herkunft der UFOs abzulenken, beziehungsweise um spezielle militärische Entwicklung zu verschleiern. Das heißt, die Verschwörungstheorien sind Verschwörungstheorien von der Regierung. Ja, klar. Das ist ja wohl bekannt. Ja. Was, wieso, wo, warum? Ja, überleg mal nach. Weiß ich nicht, aber du hast dir ganz schön viel Kakao verschüttet. Genau. Muss jetzt weg. Verstehe. Möglichst ohne alles dabei umzuschmeißen. Kontraktzeptabel. Allerdings. Tausende Seiten wurden bereits über den Gegenstand der UFOs geschrieben, zumeist sehr geschickt, sodass sich in der Regel Dichtung und Wahrheit vermischen. Die Medien unterstützen seit Jahren die Ablenkung, indem sie beinahe gleichlautend behaupten, das UFO-Phänomen sei nicht existent und wenn doch, dann außerirdischer Natur. Und Otto Normalverbraucher glaubt in vielen Fällen diesen Mediendarstellungen. Ein gutes Beispiel, wie exakt sich die Masse Mensch in gewünschte Informationsrichtungen lenken lässt. Boah, gibt es eigentlich auch Lieschen eine Standardabweichung Verbraucherin? Wieso Lieschen? Weil das ein Frauenname ist. Ein was Name? Frauen, ja, weibliche Menschen. Niemand heißt Lieschen. Stimmt, niemand heißt Lieschen. Genauso ja. Wie niemand Otto heißt. Doch, viele Leute heißen Otto. Ja, viele heißen auch Lieschen. Nein, du musst einen ganz einer Standardabweichung entsprechenden Namen nehmen. Claudia zum Beispiel wäre so eine. Klopsi, ein Sigma-Verbraucher? Cornelius sind schon zwei Standardabweichungen. Verstehe. Insbesondere durch multikulturelle oder besser multikriminelle US-amerikanische Subkultur. Ich sage jetzt auch nur noch multikriminell statt multikulturell. Auch im Sinne der Umerziehung des sogenannten antichristlichen New Age-Zeitalters oder American Way of Life sind bereits große Teile der Menschheit unter Kontrolle gebracht, regelrecht verdummt oder dekadent gemacht worden. Stimmt, das gab es unter dem Christentum nicht. Das ist auf keinen Fall ein Instrument gewesen, mit dem man Leute kontrollieren konnte. Das Christentum. Vor allen Dingen, als die Leute noch nicht lesen und schreiben konnten. Sehr deutlich ist diese erschreckende Tendenz in Deutschland zu beobachten, was der jetzt wohl zu der Flüchtlingskrise sagen würde. Sodass ich mit den Worten des großen deutschen Dichters und Denkers Heinrich Heine, oh, der arme Heinrich Heine, das kann er dem armen Mann noch nie antun. Gut. Nur sinngemäß sagen kann, denke ich an Deutschland in der Nacht, so bin ich um den Schlaf gebracht. Ja, aber der hat das wegen Trotteln wie dir gesagt. Im Verlauf der folgenden Seiten werden Sie das Geheimnis der UFOs oder besser Flugscheiben genannt begreifen. Das wahre Geheimnis liegt ganz offensichtlich in der sagenumwobenen ESO und Exoterik des Dritten Reichs begründet. Flugscheiben, wurden von deutschen Technikern und Wissenschaftlern entwickelt, ganz im Zeichen der schwarzen Sonne. Implosionstechnologie. Ja, das war die Einleitung und das Vorwort des Autors. Jetzt kannst du dir was schreiben. So, es ging jetzt los mit Korrelation der Esoterik des Dritten Reiches mit einer uralten indischen Hochkultur. Ah, das interessiert keinen. Oh! Doch, da kommt eine Zeichnung. Zeig mal. Ja, das sieht schon ganz schön scheiße aus. Ja, das ist, der hätte Ingenieur werden sollen, der Axel. Waxel. Der hätte das auf den Tisch knallen sollen und sagen sollen, bauen Sie mir das! Na gut, also. Korrelation der Esoterik des Dritten Reichs mit einer uralten indischen Hochkultur. Unsere von Düften der Konsumgesellschaft irritierten Nasen nehmen die Umwelt nicht mehr wahr. Und sollte unsere Erde eines Tages zerbrechen, dann wird der Jode, das jüngste Gericht, angebrochen sein. Was denn jetzt? Is, ohne T, is ist eine Tatsache, was? Dass die heutige moderne Zeit für den Menschen eine Vielzahl von Ablenkungen bietet. Wahrscheinlich. Wieder keiner. Möchtest du auch einen Tee? Ich bin gerade abgelenkt. Wovon? Von der, von einer Vielzahl von Düften? Dingen. Ja. Möchtest du auch einen Tee? Nein. Und vieles, was eigentlich, hast du nicht gerade erst Tee getrunken? Ja, und jetzt mache ich mir noch einen. Ich habe Durst und mir ist kalt. Das liegt da näher als ein köstlichen Tee zu trinken. Richtig? Und vieles, was eigentlich völlig unwichtig ist, das warst du, nicht meine Schuld, wird heutzutage als das Maß aller Dinge hochsterilisiert. Sterilisiert. Dabei wird völlig übersehen, dass unsere Zivilisation bei ihrer alle Naturgesetze missachtenden Wachstums- und Fortschrittsgläubigkeit die eigentlich wichtigen Fragen des Lebens missachtet und verdrängt, weshalb wir irgendwann tatsächlich ein jüngstes Gericht erleben werden. Ja, wie auch immer man als Zivilisation Naturgesetze missachten kann. Niemand mogelt sich ungestraft an den Regeln natürlicher Strukturen und Systeme vorbei. Dass es weltweit immer wieder Versuche gegeben hat und gibt, in ein menschliches Dasein in enger Anbindung an die natürlichen Verhältnisse zu gewährleisten, dürfte allgemein bekannt sein. Seltsamerweise wurden und werden die meisten dieser Versuche durch die Entwicklung der Moderne ignoriert oder bekämpft. Trotzdem sind zahlreiche Informationen erhalten geblieben, die dokumentieren, dass es bereits vor Jahrtausenden ein ehrwürdiges göttliches Prinzip gab, das im Einklang mit der Natur stand und das auch aus Indien stammt. So wie der Fakir und die ganzen Computerinder. Nach diesem Prinzip suchte auch die deutsche Esoterik in den 30er und 40er Jahren. Wenn sie nicht damit beschäftigt war, die Sonne kalt zu finden und irgendwelche lustigen Zauberapparate zu bauen, damit Adolf schneller ans Ziel kommt. Mit einigen ihrer möglichen Wurzeln möchte ich mich an dieser Stelle befassen, mit der Wurzel aus 9. Mit der Übersetzung der Yantra Saravasavasa. Bist du gerade wieder im Rassistenmodus? Aus dem indischen Sanskrit in die englische Sprache. Oh Gott, nein, nein, nein, nein, nein! So wie hör dem, auf, in den Rassistenmodus zu schalten. Auch in den der antiken indischen Aufzeichnungen im Necronomicon Sanskrit-Form über überhaupt. Erfolgte eines der wichtigsten Ereignisse der Neuzeit. Die vermutlich erstmalige deutsche Übersetzung von Mein Kampf dieses umfänglichen göttlichen Wissens erfolgte durch mich! Zusätzlich mit zahlreichen Anmerkungen. Falls sich jemand fragt, das ist eines der wichtigsten Ereignisse der Neuzeit. Was denn jetzt? Diese Übersetzung. Also. Der tiefe Sinn dieser Schrift. Was? Konnte der etwa Sanskrit? Quatsch. Wieso sollte der das können? Aber der schreibt das hier. Was schreibt der? Dass er das übersetzt hat. Wo? Habe ich gerade vorgelesen. Der tiefere Sinn dieser Schrift, die sich mit antiker Flugkunst befasst, ja, deren wissenschaftliche Tragweite, lässt sich zurzeit im Sinne des Eisbergsprinzips nur erahnen. Oh, das Eisbergprinzip. Ja, die Schrift offenbart die Tatsache, dass bereits vor Jahrtausenden die Fliegerei in einer Perfektion beherrscht wurde, die wir heutigen nun gerade erst einmal wieder lernen. Faktum ist, dass sich neuzeitliche Pioniere des Flugwesens vor diesem antiken Kenntnisstand über die Kunst des Fliegens ehrwürdig verneigen würden, so es ihnen denn bekannt wäre. Muss man wissen. So einfach ist das, ey. Ich frage mich echt, wieso der so solche Anhänger hatte. Der war doch alles andere als charismatisch. 0,0. Wieso? Normalerweise labern die einen doch immer... dann... Ja, weil er irgendwie was über Panzer wusste oder so. Ja, vielleicht haben Nazis... Die Frage, ob es sich hierbei um verloren gegangenes Wissen handelt, kann mit Sicherheit verneint werden. Bestimmt werden entsprechende Erkenntnisse seit tausenden von Jahren irgendwo auf dieser Erde streng behütet, vielleicht in Tibet oder in Timbuktu oder im Führerbunker oder nebenan, man weiß es nicht. Es dürfte auch nicht an Versuchen gemangelt haben, dieses Wissen im Verlaufe der Zeit wiederzuerlangen. Zusammen mit dem Yantra Sarvasva oder Alles über Maschinen gibt es mehrere Sanskrit-Manuskripte. In diesen werden unter anderem Einzelheiten der Nahrungsverarbeitung erörtert, andere beschäftigen sich mit der Kunst des Fliegens, der Konstruktion verschiedener Flugzeugarten, auch Raumschiffe, dem Falten von Papier in die Form von kleinen Schwänen, dem Aufblasen von Kaugummiblasen und dem Backen von Wurst für die zivile und militärische Luftfahrt. Das Schlimme ist, dass mich das einfach gar nicht mehr wundert, wenn du sowas vorliest, weil ich das für absolut plausibel halte, dass das da drin steht. Ja, Backwurst ist ja auch... Mir hat übrigens gestern irgendjemand erzählt, er oder sie hätte als Kind so Erbswurst, so Suppe. Ja, wahrscheinlich war das mein Vater. Nee, war es nicht. Der erzählt das aber dauernd, dass er Erbswurst essen musste. Nee, aber das war halt eine andere Suppe, die aber auch in dieser Wurstform war. Ja, Erbswurst. Ja, und da dachte ich, dass das offenbar so eine Weihnachtstradition ist. Über die Kunst des Fliegens gibt es Pläne bzw. Unterlagen von mehreren Vimana-Typen, darunter der sehr schönen Rukma Vimana. Siehe Abbildung Seite 17. Immerhin beziehen sich 500 Abschnitte darauf. Teilweise wird auf sehr komplizierte Details eingegangen, wie zum Beispiel der Auswahl und Vorbereitung der Metalllegierungen, welche für die verschiedenen Teile der Vimana geeignet waren. Die Konstruktionseinzelzellen, die Gewichte, welche sie befördern konnten, das Material, aus dem die Klobrillen geformt wurden, damit man nicht festpappt, wenn es kalt ist im All, und der Zweck, wofür sie gebraucht wurden. Um zum Beispiel auch bei Lichtgeschwindigkeit zwischenzeitlich mal einen abseilen zu können. Das wäre mal interessant. Dann wäre die Kacke ja unendlich schwer. Ja. Hier haben wir jetzt ein schönes Bild von einem Rukma Vimana, das offensichtlich Axel Stoll, nachdem er sich ungefähr einen Gurt Unterberg reingefeuert hat, gezeichnet hat. Das irgendwie sieht aus wie so eine Titte. Wenn du so einem Kind sagst, mal doch mal ein UFO. Nee, das UFO hat oben so einen Zipfel. Also das sieht aus wie so eine Brust mit so einer Spitze. Wow, was hast du für Brüste gesehen? Muss ich mir Sorgen machen? Ja, deine Mutter zum Beispiel. Oh Gott, hör also, auf damit. Oder Zwiebelturm oder irgendwie sowas. Also so eine Kuppel, die oben spitz zuläuft. Dann so mit vier Querstrichen und so kleinen, schlecht, nicht mal halbwegs rund gemalten Pünktchen. Oben ist die Pilotenebene mit Hauptkristall. Darunter sind die Mannschaftsebenen mit so lustigen Nupsi-Kringelchen. Das Schlimme ist, dass... Darunter sind die Kontrollebenen. Und falls man nicht weiß, was die lustigen Kringelchen sind, steht dann einem noch dran Fenster. Die kann man so runterkurbeln mit so einer Kurbel. Muss man aber, wenn bei Lichtgeschwindigkeit, muss man die zumachen, weil sonst ist es schlecht. Das Schlimme ist, dass der Typ ja so ein Grundverständnis von Naturwissenschaften schon hatte. Ne? So ein ganz, ganz, ganz, ganz, ganz verwaschenes Grundverständnis. Ja, der war Geologe, der wusste irgendwas über Steine. Und deswegen wundert es einen dann, wenn der so denkt, gerade wenn der was über Steine weiß, wieso, was soll denn ein Hauptkristall? Dass diese ganzen anderen Esoterik-Autoren dann da die ganze Zeit was von Kristallschädeln und Kristallen, der Liqueur ist kristallin, ja, und so reden, das ist klar, weil die alle sehr dumm und ungebildet sind. Aber warum schreibt der was mit Kristall? Keine Ahnung. Unter diesem zwiebelförmigen Kuppelteil ist jedenfalls noch so ein trapezartiges Ding, das sieht aus wie eine Krempe. Also so wie ein Hut im Prinzip, nach einer nach unten geklappte trapezförmige Krempe. Und unter der Krempe sind so schlechte halbkreisförmige Bollen. Die, ja, sind offenbar der Antrieb. Also das sieht aus wie echt wie so ein von einem relativ minderbegabten Kleinkind aus der minderbegabten Schule gezeichnet. Ja. Ja. Es gibt Entwürfe einer Art von Helikopter, welcher für den Transport von Brennstoffen und Munition genutzt wurde. Dieser 2- bis 3-stöckige Flugapparat konnte auch 400 bis 500 Personen befördern, Ausrufungszeichen. In einem der Abschnitte werden zum Beispiel Einzelheiten des Flugzeugs spezifiziert. Die 16 verwendeten Metalllegierungen waren hitzeresistent und mehr oder weniger unzerbrechlich. Dies war besonders wichtig, wenn man bei etwa dreifacher Lichtgeschwindigkeit ein Ei legt, damit es nicht die Schüssel in 1000 Stücke sprengt und dann die Kacke den Ventilator trifft. Das wäre witzig. Einzelheiten wie zum Beispiel Du hast heute so eine leichte Kackfixierung, kann das sein? Nein, nein, das hast du schon. Nein, ich habe noch kein einziges Mal über Kacke gesprochen. Jetzt schon zum zweiten Mal in einer Sekunde. Ja, aber das ist nur deinetwegen. Aha. Du bringst mich dazu. Einzelheiten zum Beispiel, wie sich Vimaanas während des Fluges durch eine Art Rauchvorhang unsichtbar machten, werden im Vimaana Sastra von Maharishi Bravada erörtert. Ist auch super, ne? Die machen das so wie Tintenfische. Die sprühen so Rauch in den Weltraum. Und dann sagen natürlich die überlegenen Alienschiffe so, Scheiße, wo ist der? Es ist nur noch diese Rauchwolke, hinter der so Lichter blitzen aus den Fenstern. Wir können den nicht mehr sehen. Sowas wie Radarortung oder irgend sowas haben wir nicht. Wir haben zwar ein interstellares Raumschiff, aber sowas wie Radar oder irgendwie irgendwelche bildgebenden Technologien haben wir nicht, die nicht durch eine Rauchwolke aus Schwarzpulver getäuscht werden können. Du hast eine neue Twitter-Mitteilung. Ja. Guck doch mal. Nein. Nancy. Nein, Klopsohr. Nancy. Klopsohr. Guck mal, der Mann nennt mich Klopsohr. Alle unsere weiblichen Hörigs würden jetzt, wenn ihr Mann sie so nennen würde, die Wand hochgehen. Und womit? Mit Recht. Und mit so Gecko-Noppenschuhen. Ich glaube, die Klopsi genannt werden, zu Recht können die Wand gar nicht hochgehen. Witzig. Noppenschuhen sind allerdings witzig. Du hast Klopsohr gesagt. Das eine ist dir verboten. Weitere Beschreibung. Nebst der Herstellungsmethode des Flugapparats beschäftigt sich mit der Art und Weise, welche den Piloten befähigten, nicht nur ein gegnerisches Flugzeug genau zu orten. Jetzt auf einmal haben sie doch Ortungssysteme. Ob man die wohl auch durch eine Tintenwolke oder eine Gaswolke täuschen kann. Ja. Sondern auch zu hören, worüber sich feindliche Piloten in ihren Flugzeugen gerade unterhalten. Nach Prinzipien, welche dem Radar ähnlich sind. Die antiken Flugzeugtypen werden auch mit Geräten aufgerüstet, die wir heute als Kameras bezeichnen würden. Ja, um Aufnahmen von sich nähernden feindlichen Flugzeugen anzufertigen. Mhm. Andere Abschnitte befassen sich mit den notwendigen Qualifikationen des Piloten, um einen solchen Flugapparat führen zu können. Oder mit der Art der Nahrung und Kleidung, mit welcher die Piloten versorgt wurden, um leistungsfähig für die Flugbedingungen zu sein. Weitere Sanskrit-Manuskripte beschäftigten sich mit der indischen Hochkultur, insbesondere der dortigen Architektur, sehr gut illustriert, um das Verständnis dafür zu erleichtern. Das langweilt mich. Es werden sorgfältige Einzelheiten über die Wahl des Baumaterials für verschiedene Gebäudearten, welche bis zu 15 Stockwerke hoch waren, vermittelt. Ich will die verrückten Sachen mit Physik haben. Wie verrückt ist das hier? Der redet hier gerade von 15 Stockwerke hohen Flugzeugen im indischen Sanskrit. Erörtert werden auch die Konstruktionen von Dörfern, Groß- und Kleinstädten, Festungen, Schlössern und Tempeln. Man muss es noch einmal betonen, die Aufzeichnung dieses uralten Wissens zum Nutzen der Menschheit erfolgte in Sanskrit vor Jahrtausenden! Ein Teil dieses Wissens wurde niedergeschrieben, ein anderer Teil durch Überlieferung mündlicher Art weitergegeben. Du machst das wirklich sehr heumelig. Ja, da kann ich nur lachen. Evil laugh. Ja, ein Teil des Wissens wurde niedergeschrieben, ein anderer Teil durch Überlieferung mündlicher Art weitergegeben. Die in den Überlieferungen enthaltenen Informationen passen in kein beliebiges Schema von alten Kulturen, denn sie sind eindeutig technischer Natur. Die Blütezeit dieser altindischen Hochkultur in Wissenschaft, Technik und Kunst lag vor mehr als 10.000 Jahren zu einer Zeit, also als auch ganz offensichtlich mein Pullover entstanden ist. Mhm. Die Kultur der Atlanta und anderer sagenumwobener früherer Zivilisationen blühte. Interessant ist es zu erwähnen, dass es während der Periode vor ca. 6.000 bis 12.000 Jahren sehr wahrscheinlich mit Atlantis zu kriegerischen Auseinandersetzungen kam. Du hast Periode gesagt. In deren Verlauf die Atlantis-Matrix-Quantenheilungsdelfine in den Kampf eingriffen. Und so entstand die PMS. Ja. Das PMS. Genau. Ja. Okay, kannst du jetzt was mit Physik vorlesen? So, bla bla bla bla. Nebst konventionellen Sensenschwalbla. Feldtheorie. Nicht-euklidischen Charakter. Hyperbolische Geometrie. Da geht es schon sehr daher. Physikalische Phänomene bei UFO-Kontakten. Man sieht es. Das ist Optik. Ja. Was? Es gibt auch IFOs. Ah. Geil, auch wie schlecht das hier gemacht ist. Alles daran ist schlecht. Nein, auch so diese Tabellen, die sind offenbar so mit so einem fünfmal kopierten Ding einfach da reingebastelt. Die hätten das ja auch einfach mal hier als Blocksatz machen können, aber das nicht. Ja, zum Beispiel, wie entstehen denn eigentlich diese Abdrücke und Verbrennungen am Boden von den UFOs? Die sieht man ja dauernd überall, diese Rückstände, die die UFOs hinterlassen. Nicht nur verstümmeltes Vieh. Mhm. Motoren stehen still, Stromkreise aller Art werden unterbrochen und in ihrer Umgebung werden gewaltige, hochfrequente Magnetfelder induziert. Von diesen Objekten gehen leuchtende, strahlenartige Zonen aus, welche eine endliche Länge besitzen, nämlich genau 4,23 Meter, sich krümmen können und erst in einem bestimmten Abstand von den Objekten entstehen. 3 Zentimeter bis 7. Scheinen sich in nichts aufzulösen. Gelegentlich deutliche Temperaturabnahme in deren Umkleidekabinenumgebung. Woher weiß er das jetzt genau? Das steht im Sanskrit-Manuskript von Vipassana Yogi Ganesh Moped. Also. Kalamari. So. Nach kurzer Berührung des Bodens wird jeder gelegentlich zum Fluoreszieren angelegt. Manchmal ja, mittwochs eher nicht. Oben genannte bzw. erwähnte Korrelation könnte folgendermaßen aussehen. Klammer auf, Tabelle, Klammer zu, Doppelpunkt, dann folgt eine Tabelle. Mit der Kopfzeile physikalisches Phänomen Nummer, Herkunft UFO-IFO und Kontakt UFO-IFO. So, erster Eintrag. Geschwindigkeiten bis zu 10.000 Kilometer pro Stunde und mehr verantwortlich elektromagnetische und Gravitationsfelder Nummer 1. Herkunft UFO-IFO, Fragezeichen, Ausrufungszeichen, sicher 2 und 3. Kontakt UFO-IFO, erste Art. Zweiter Eintrag. Beherrschendes Zeitreisen. Überlichteffekte beherrschen die einheitliche Feldtheorie, besitzen offensichtlich Elektro-Gravitationsantrieb bzw. etc. verantwortlich elektromagnetische Gravitations- und Informationsfelder. Nummer 2. Herkunft UFO-IFO, 2 und 3. Kontakt UFO-IFO, erste und zweite Art. Und dritter Eintrag. Verantwortlich elektromagnetische Felder Nummer 3. Herkunft UFO-IFO, 1, 2 und 3. Kontakt UFO-IFO, erste bis dritte Art. Was will der? Und so weiter. Und dann geht diese schreckliche Tabelle noch ganz oft weiter und es ergibt auch in den nächsten 10.000 Einträgen keinen Sinn. Irgendwo kommt nochmal Phi vor. Ein Eintrag lautet verantwortlich Phi EM und Gravitationsfelder, Herkunft UFO-IFO, 1 bis 3. Also mit Phi meinst du jetzt aber nicht Kälber und Rinder, sondern den griechischen Buchstaben. Ja, da. Ja, das musst du vielleicht dazu sagen. Ja, ja. Ich habe jetzt die ganze Zeit an Phi gedacht. Das liegt an deinem Problem. So, ja, willst du biologische Phänomene der UFO-IFOs ja, vorlesen Fall. Oder willst auf du was anderes vorlesen? Nee, ich mache die biologischen Phänomene. Also das wäre jetzt Seite 23, mal eben gucken, aus. Was es hier noch gibt sonst im Inhaltsverzeichnis. Ja, ich glaube, wir sind noch nicht sehr weit, ne? Wir sind jetzt bei physikalische Phänomene bei UFO-Kontakten. Kraft- und Energiefelder und mehrdimensionale Räume. Aviano-Stromausfall. UFOs über Belgien. Reichsdeutsche Flugscheiben. Das wollen wir doch mal hier. Ja, aber ich will das. Ja, okay. Das, ja. Gut. Oh, es ist ein Elend. Es ist echt ziemlich übel. Ich muss heute noch Vanillekipferl backen. Beziehungsweise ich will, um meinen Mann glücklich zu machen. So, bitteschön. Reichsdeutsche Flugscheiben und andere reichsdeutsche Hochtechnologien beherrschen die Erde und unser Sonnensystem? Fragezeichen. Kann ich nur lachen. Jetzt kommt zuerst so ein Zitat. In unserer künstlich verkomplizierten Gesellschaft zählt allerdings nicht die Wahrheit, sondern diese Gesellschaft lebt mit einer inzwischen unüberschaubaren Anzahl von Pseudo- und Relativwahrheiten, also Lügen. Was ist mit Relativpronomen? Die auch. Das sind die Pronomen, die machen, dass man solche Sätze basteln kann, wie ich sie gerade mache. Das ist ja relativ pronominal. Das war so witzig gerade. Leben kann man das Dasein der meisten Gesellschaftsmitglieder leider auch nicht nennen. Besser passen die Begriffe Siechtum und Sklaventum. Denn die meisten Menschen vegetieren heute mehr oder weniger vor sich hin und gehen zugrunde an den Zwängen der Gesellschaftsordnung des Systems, in dem wir leben. Das vor allen Dingen so Evidenz? Ja, das steht im Rajesh Makapana. Nein, ich meine, das sagen einem ja ganz viele von diesen Wake-up-Sheeple-Leuten. Ja. So, oh, ihr seid alle Sklaven eines Systems, ihr seid alle unglücklich und ihr vegetiert. Nein. Wir sind ja, haben ja die Sklaverei glücklich empfangen und sind ja gerne Sklaven. Muss man sich Sisyphus als einen glücklichen Menschen vorstellen? Ich mache das. Hervorragend. Denn Der Kampf gegen Gipfel kann ein Menschenherz erfüllen. Jetzt muss ich schon fast wieder weinen. Mhm. Oh Gott. Weißt du, was Beethoven über Bach gesagt hat? Sag das nicht. Das ist nicht in Ordnung, Dr. Kurz. Oh, lieber Augustin, Augustin. Oh Mann. Das ist ein zuverlässiges Mittel, um mich zum Weinen zu bringen. Also nicht dieses Lied, das vermutlich auch, aber das, was Beethoven über Bach gesagt hat, das lässt mich vor Rührung erzittern. Was so hat Beethoven denn über Bach gesagt? Meer sollte er heißen. Wie das Meer? Das war nett von Beethoven. Ja. Oh Gott. Das ist nicht cool. Wieso machst du das mit mir? Oh. Nun. Also der Herr Hastor sagt, dass du älter bist als die DDR und das ganz ohne Kommunismus, Mauer und Schießbefehl. Das ist auch schon mal eine Leistung. Hört sich trotzdem nicht nach einem Glückwunsch an. Ich bin 28, Mann. Ja, aber es geht ja ums biologische Alter. 28? Ja, ums Gefühlte. 12. Ja, 5. Oh, das ist hier Numerologologie. Zufall? Vorbemerkung. Meines Erachtens... Also das war jetzt von K.D. Ebert, das Zitat. Vorbemerkung. Meines Erachtens ist es nach vorliegendem das ist ja schön, dass der wenigstens meines Erachtens richtig sagen kann. Ganz viele so blöde Leute sagen meines Erachtens nach. Meines Erachtens ist es nach vorliegendem umfangreichen Datenmaterial nicht mehr von der Hand zu weisen, dass reichsdeutsche Flugscheiben und andere hochentwickelte Techniken nicht nur den Planeten Erde beherrschen bzw. kontrollieren, sondern darüber hinaus auch unser Sonnensystem. Ja, aber wenn das deutsche Flugscheiben machen, dann müsste er das ja eigentlich gut finden, wenn die das Universum beherrschen. Findet ihr das nicht gut? Ja, weiß nicht, er hat hier drüber diesen Absatz, was? Ja. Er hat diesen Absatz darüber mit Sklaventum gehabt. Ja, aber das hat doch damit nichts zu tun. Ja, aber wenn etwas beherrscht, ist das doch auch nicht gut. Wieso? Weil man dann Sklave ist. Ja, aber wenn es die Deutschen doch beherrschen, dann geht's doch. Nach seiner Meinung. Inwieweit bereits der Vorstoß in fremde Sonnensysteme, zum Beispiel in das in diesem Zusammenhang oft genannte Aldebaran-System erfolgte, vor allem so das gelesen habe. Oft genannt von ihm und von niemandem sonst auf der Welt, lässt sich zurzeit nicht mit Sicherheit sagen. Aufgrund der öffentlichen Beherrschung der einheitlichen Feldtheorie dürfte dies aber sehr wahrscheinlich sein. Offensichtlichen Beherrschung der einheitlichen Feldtheorie dürfte dies aber sehr wahrscheinlich sein, wobei sich hierbei in erster Linie eine Korrelation mit den Verbündeten der dritten Macht im Haupte des Stiers, Klammer auf, Aldebaran, Klammer zu, anbietet. Eine Beherrschung der EFT, die man auch als Gral der Physik bezeichnen kann, ermöglicht aber auch noch einen anderen interessanten Aspekt, nämlich das Zeitreisen. Siehe Kapitel 5. Aha. Also, ja, genau. Das ist sehr wahrscheinlich. Warum ist dann nicht jeder Mensch, der was über die einheitliche Feldtheorie weiß, Weltherrscher und Zeitreisende? Sind sie ja. Also. Das sind die Reptiloiden. Die Menstruationsblut schlürfen wie andere Leute eine Fanta. Genau, und die hängen sich auch gerne mal einen Tampon in die Teetasse. Wenn Weihnachten ist. Ja. Hieraus könnte unter anderem resultieren, dass ein Teil derjenigen Deutschen bzw. ihrer Nachkommen, die sich erfolgreich nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges absetzen konnten, antiken Verbündeten oder Gleichgesinnten Besuche abstattete und immer noch abstattet. Vielleicht Germanen, Atlanter, Ramaner, Babylonier, Assyrer, Karthager und andere. Also die ganzen Nazis, die sich absetzen konnten, sind jetzt in der Antike. Logisch. Ich glaube, in diesem Fall ist allerdings zu beachten, dass aufgrund der Zeitgleichungen keine Änderungen an unserer Geschichte vorgenommen werden können. Klammer auf, Zeit als unendliche Serien, Klammer zu. Wohl kann aber Wissen für einen sehr kleinen Moment vermittelt werden, ohne den Verlauf der Geschichte in dem besuchten Zeitkontinuum zu ändern. Sage ich einfach. Ja, ist ja so. Weil ich habe das mir so ausgedacht. Anmerkungen zu konventionellen und nonkonventionellen Techniken, Klammer auf Flugscheiben, U.A., Klammer zu, während des Dritten Reichs. Über dieses Thema ist bereits viel geschrieben worden. Dass es im Dritten Reich Versuche gegeben hat, Rundflügler bzw. Flugscheiben herzustellen, steht außer Frage. Grundvoraussetzung für derartige ungewöhnliche Entwicklungen war, dass Emotio und Ratio oder Esoterie und Exoterik eine dialektische Einheit bildeten. Ohne diese Voraussetzungen wäre es Deutschland mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit niemals möglich gewesen, derartige technische Akzente zu setzen und auf vielen technischen, technologischen Gebieten erhebliche Fortschritte zu erzielen, für die sich später auch die Alliierten massiv zu interessieren begannen. Ja, komisch, wieso haben die dann nicht den Krieg gewonnen? Man weiß nicht. Sein. Das bedeutet mit anderen Worten, dass man nur unter Beachtung dieser außergewöhnlich wichtigen Erkenntnis zu Denkstrukturen etc. deduktives Denken mit einer ganzheitlichen Vorgehensweise vordringen kann. Das kann nur ich, Dr. Axel Stoll, promovierter Naturwissenschaftler. Wichtig ist hierbei ebenfalls eine uneigennützige, idealistische Herangehensweise, getreu dem Motto Gemeinnutz geht vor Eigennutz. Irgendwie lese ich immer das Gleiche gerade. Ja. Konventionelle Flugscheibenentwicklungen. Vor vielen Jahren hatte ich in diesem Zusammenhang ein sehr interessantes Erlebnis. Wer nicht? Zu jener Zeit leitete ich in meiner Freizeit eine paläontologisch-geologische Fachgruppe. Einer meiner aktivsten Mitglieder hieß Kurt Beiger und wohnte in Berlin-Karow. Er besaß eine sehr umfangreiche paläontologische und mineralogische Sammlung, war außerordentlich belesen und ein Mann der alten Schule. Eines schönen Tages hatte er sich zu mich eingeladen, um seine umfangreiche Sammlung an Judenhautlampen zu präsentieren. Im Verlaufe des Abends, es war eine herrliche sternenklare Sommernacht, kamen wir auf UFOs zu sprechen. Zu diesem Zeitpunkt glaubte ich noch an Außerirdische. Ah, also Außerirdische sind Schwachsinn. Ja, wahrscheinlich ist es nicht so einfach, wie du das jetzt denkst. Ja, aber er glaubt ja nicht an Außerirdische. Ja, das wird jetzt wohl spezifiziert werden. Er teilte mir mit, dass er während der 1930er Jahre Entwicklungsingenieur im Flugwesen war und die sogenannten UFOs eine deutsche Erfindung seien. Ja, Flugschein. Ja, aber das finde ich sehr gut. Also, da muss nur ein alter Mann kommen und sagen, ich weiß das, ich war im Dritten Reich dabei, ich habe das entwickelt. Außerdem habe ich öfters mal mit Erich von Däniken Knöpfel gespielt. Ja, in Esslingen in der Fußgängerzone. Stresslingen. In Stresslingen in der Fußgängerzone saß jahrelang einer mit einem Schild, ich bin der Erfinder der modernen Technologie, Klammer auf, Handy, Computer und so weiter, Klammer zu. Ja. Fand ich sehr gut. In der Bonner Fußgängerzone sammelt so ein Punker mit 5 verschiedenen Bechern verschiedene Gelder ein für verschiedene Verwendungszwecke. Ja. Puff, Kiffen, Saufen, LSD und auch Stripperinnen oder sowas. Das sind doch alles vernünftige Wünsche. Ah. Die ersten Grundlagen dafür wurden bereits in Deutschland der 1920er geschaffen. Wie schade, dass ich zu diesem Zeitpunkt für diese Informationen noch kein Ohr hatte. Das ist schade. Wenige Jahre darauf starb Kurt Beiger eines grausamen und unnatürlichen Todes und nahm das Geheimnis um die irdischen UFOs vermutlich mit ins Grab, Ausrufezeichen. Ja, er wurde mit dem Kathodenstrahl des außerirdischen Rundfunks... Es gibt ja keine Außerirdischen. Ja, was sind denn die Leute auf Aldebaran? Das sind die Deutschen, die da hingeflogen sind. Er wurde mit dem Kathoden-Mikrowellen-Implosionsstrahl des außerirdischen Rundfunks zu Sülze gekocht. Ja, hier der Burzum-Typ zum Beispiel, der geht ja irgendwie davon aus, dass... Oder ich glaube, das ist auch so eine Lehrmeinung bei den Braunesoterischen, dass also Atlantis von so Außerirdischen von Aldebaran bevölkert wurde und die haben sich dann mit den schönsten Menschenkindern gepaart. Wir haben doch irgendwie was, wir haben das auch mal gehört, wer in Atlantis waren. War das nicht die Arier oder so? Mhm. Irgendwie sowas. Also das hat damit irgendwie zu tun. Das schreibt ja auch dieser Varg Vikernes oder wie der heißt. Mhm. Von ihm sollten wir auch mal was lesen. Ja. Für eine technische Realisierung konventioneller Flugscheiben, unter anderem mit chemischen Treibstoffen etc., dürfte der esoterische Faktor gering, wenn nicht sogar vernachlässigbar gewesen sein. Wo ist denn jetzt hier das mit den... Ah, hier, guck mal, ist so ein Bild von den Reichsflugscheiben. Das ist eine ähnlich gute Zeichnung. Ja. Ja, das sieht im Prinzip aus wie so ein Pömmel. Wer kennt eigentlich noch Loloball? Ich nicht. Loloball, das gab es in den 80er Jahren. Geil, das hier ist auch so ein Hakenkreuz auf dem Ding drauf. Ich gucke mal, ob es das noch gibt. Loloball. Nein, nicht Lolliball, Loloball. Das habe ich sehr geliebt, der Loloball. Ja, so sieht das aus. Das ist nämlich so eine Art... Das ist ein Ball, den man sich wie so ein Doppel... wie ein Molekülorbital vorstellen muss mit so einem... Also, was für ein Orbital? Ja, so ein zigarrenmäßiges Orbital, D-Orbital. Mhm. Und also so ein Ball mit einer Einschnürung, der also oben und unten so eine Ballung hat. Im Grunde genommen wie eine 8. Mhm. Und um diese Einschnürung herum ist eine runde Kunststoffplatte. Und die Aufgabe bestand darin, sich auf diese runde Kunststoffplatte zu stellen und den oberen Teil des Balles mit den Füßen einzuklemmen und dann mit dem unteren Teil zu springen. Ja, ja. Man konnte dann also springen und dann wurde der untere Ballteil komprimiert und hat einen dann federnd zurückgeschleudert. Ja, das sind D-Orbitale. Sag ich ja. Aber hier unten dieses... Das da. Ja, genau. DZ2. Genau, das DZ2-Orbital. So, und so sah der Lollo-Ball aus. Und genauso sieht auch die Reichsflugscheibe aus. Mhm. Ich nehme an, dass der Lollo-Ball von der Reichsflugscheibe inspiriert war. Oder umgekehrt. Jetzt will ich einen haben. Ja. So, hier einfach diese Stelle drunter, weil die genauso klischee-mäßig ist, wie es überhaupt nur geht. Da ist diese Zeichnung. Und dann steht da, das Andromeda-Gerät. Merkwürdigerweise wurden nach dem Zweiten Weltkrieg immer wieder große zigarrenförmige Objekte in der irdischen Atmosphäre beobachtet, die genau diesem Typ entsprechen und teilweise kleinere scheibenförmige Körper entließen. Muss man anzapfen, entsprechend. Zufall? 3 Fragezeichen. Klar. Das ist, das geht so. Zufall? So, jetzt kommen non-konventionelle Flugscheibenentwicklungen. Mittlerweile ist die Natur bzw. unsere Umwelt derartig negativ belastet, dass sie bereits irreparabel zerstört ist. Schuld an diesem Zustand sind viele Menschen selbst, welche in ihrer betont materialistischen Einstellung nach Profit streben. Das heißt, um diesen auch sicherzustellen, unsachgemäß immer mehr in die Harmonie der Natur eingreifen. Ergebnis all dessen sind zum Teil schwerwiegende Naturkatastrophen, Krankheiten, Klammer auf, Epidemien, Klammer zu und andere unerfreuliche Erscheinungen. Aber er müsste es ja eigentlich gut finden, wenn so viele Leute wie möglich sterben, die keine Ahnung haben. Warte mal, was hat er nochmal gesagt? Er sei ein Fan von was? Von Katastrophen oder sowas, ja, hat er doch mal behauptet. Irgendwie sowas. Zu allem Übel bedient man sich in unserer sogenannten modernen Zivilisation hauptsächlich konventioneller Explosionstechnik oder Negativenergie in Form von zum Beispiel Ottomotoren, Kernspaltungsenergie und dergleichen mehr. Um aber mit der Natur als einem Teil des harmonischen Universums im Einklang zu leben, machen sich idealistisch denkende deutsche Forscher, weil alle anderen sind keine Idealisten, schon vor Jahrzehnten Gedanken darüber, wie man sich umweltfreundlicher energetischer Prinzipien bedienen kann. Es lag damals klar auf der Hand, dass hierfür deduktive, nonkonventionelle Denkstrukturen unerlässlich sind. Das Motto lautete Implosion statt Explosion. Implosionstechnologie. Damit, das Wort Zufall ist aus meinem Wortschatz gestrichen. Das stimmt nicht, denn das steht hier mit 3 Fragezeichen. Nein, deswegen ja. Das ist ja ein Zweifel. Zufall, sowas wie Zufälle gibt es gar nicht. Damit war die Richtung im Sinne der Implosion bzw. Implosionsantriebe und Implosionsenergie vorgegeben. Ich mache einen Wettbewerb mit mir selber und schaue, wie oft ich Implosion in einem Satz unterbringen kann. Für den Uneingeweihten mag dies alles sehr banal klingen, sicherlich, aber vorausgesetzt, wenn man weiß, Wissenschaftler, Techniker und andere Menschen des Dritten Reiches und vorhergehender Jahre hatten folgenden Grundsatz richtig erkannt. Wissen auch die wenigsten. Aus der Geschichte lernen, in der Gegenwart richtig leben und handeln und an die Zukunft denken. Im Sinne der linear-euklidischen Zeit, natürlich. Und die nonkonventionellen, der kann ja dann auch sagen, so, ach egal. Wie sieht er das denn mit der linear-euklidischen Zeit, wenn er zu lange auf sein Bier warten muss? Ich würde mal sagen, eine Zirkularisierung der skalar gewellten Implosionsautomaten. Energie. Zufallsgeneratoren. Um die nonkonventionell mit der Natur im Einklang stehenden Energieerzeugungssysteme zu realisieren, ist die Beherrschung der EFT als eine Art des göttlichen Prinzips des Universums notwendig. Darunter darf man nicht die zum Teil unwissenschaftlichen Prinzipien von Einsteins Relativitätstheorie verstehen. Aber mit Zeiten und Ausnahmen bin ich sehr vorsichtig. Ah. Da Zeit geht da ja eine veränderliche Größe. Er findet Einstein unwissenschaftlich, sagt er. Logisch. Sondern die Einheit und daher den versiblen Charakter der physikalischen energetischen Felder Phi, wie das Phi-M, magnetische Feld, Phi Phi E, elektrische Feld, und Phi G, Gravitationsfeld. Und das Phi I, Informationsfeld, siehe unter anderem Orgonenergie W. Reichs, Psitis. In diesem, ich finde das ein bisschen traurig, dass der Newton und diesen Wilhelm Reich in einem Satz nennt. In diesem Zusammenhang bediente man sich offensichtlich einer mehrdimensionalen, non-euklidischen Geometrie, hyperbolischen, parabolischen... Weißt du überhaupt, was euklidische Geometrie ist? Nein, er weiß gar nichts. Er hat hier jetzt nur ganz viele Worte reingeschmissen. Mach mal bitte die Zirkusmusik. In diesem Zusammenhang bediente man sich offensichtlich einer mehrdimensionalen, non-euklidischen Geometrie, hyperbolischen, parabolischen oder tetragonalen, pyramidalen Charakters. Dieses verdeutlicht das auf der folgenden Seite befindliche Schema. So ein Dreieck mit Winkelhalbierenden. Nee, es sind nicht mehr Winkelhalbierende. Das ist so ein Dreieck? Das ist so einfach so ungefähr die beschissenste Zeichnung, die ich je in einem Buch gesehen habe. Das ist einfach ein gleichschenkliges Dreieck mit Phi E, Phi G und Phi M als... an irgendwelchen zufälligen Stellen. Nee, links unten ist, was soll das jetzt sein, das elektromagnetische Feld? Nee, das elektrische Feld. Phi G ist das Gravitationsfeld und Phi M ist das magnetische Feld. So, das sind die drei Ecken. Und dann sind da jeweils, das sind nicht mal Winkelhalbierende, das sind, die treffen sich in der Mitte der Höhe des Dreiecks. Und dann entstehen dadurch magnetoinfometrisch, elektroinfometrisch, gegebenenfalls Bioströme etc. und gravimetroinfometrische Felder. Ja. Vereinfachte mögliche Phi-Zusammenhänge. Das ist auch geil, dass er das Phi, dass er das offenbar nicht auf seinem Rechner eintippen konnte und da immer diese Grafik eingefügt oder hat. Oder auch dann, der hat es freigelassen und nachher reingezeichnet ins Buch, das glaube ich. Zweidimensional als Pascalsches Dreieck und mehrdimensional als tetragonale pyramidale Struktur aufzufassen. Bitteschön. Hieraus ergeben sich 6 gemischte Kraftfelder im Zuge eines Transformationsvorgangs und 4 reine energetische Kraftfelder, also insgesamt 10 energetische Grundformen. Vielleicht liegt hierbei auch das Prinzip von Wurzel 6 mal Sinus A, Sinusflächensatz, vor. Ja, vielleicht auch nicht. Man weiß. Das würdest du auch in eine wissenschaftliche Veröffentlichung schreiben. Vielleicht liegt hier das Prinzip bla bla bla vor, Fragezeichen. Ja, doch, man spekulieren kann man ja. Ja, aber nicht mit dieser Formulierung. So. Um auf die mit Implosionsenergie bzw. energetischen Feldern betriebenen Flugscheiben zurückzukommen, so mussten zunächst folgende Problematika gelöst werden. Ich habe hier ein Problematikon. Ja. Phrasisch. Ja, aber dann muss der Gewinnung aus oben genannten Phi oder deren Kombinationen, Schutz und Antrieb von Flugscheiben, Überwindung der Lichtgeschwindigkeit, der EMs, was sind EMs? Elektroinfometrisch. Oh Gott, das Quetschmetall, ja, meinetwegen auch das. Durch Produktion eines sogenannten Hyperraumes und Konstruktion, /Bau notwendiger Implosionswaffen mittels moderner elektromagnetischer Apparaturen. So rede ich, wenn ich total besoffen bin. Wirklich. Gut. Dann rede ich genauso. Ja, vielleicht hat der schon irgendwie 5 Barsteiner drin. Und 5 Barsteine ist mir noch nicht total besoffen. Ich kenne mich da nicht so aus. Die Basis für derartige Entwicklungen wurde in Deutschland auch hierbei bereits vor der Periode des Dritten Reichs gelegt. Blablabla. Hierbei ist zu beachten, dass sich im Zusammenhang mit den Templerorden, speziell der DHVSS, deswegen bezeichne ich den Ersten Weltkrieg auch immer als PMS des Dritten Reiches. Verstehen Sie? Ja. Entsprechende SS-Angehörige aus der Thule- und Vrie-Gesellschaft rekrutierten. Ausrufezeichen. Es war... Der König von Thule, er trank so gerne Bier. Er ging nach der 3. Klasse aus der Schule und jetzt sitzt er hier. Mit mir. Ohne Job. Ja. Danke. Hierbei ist zu beachten, dass sich, also das hatten wir schon, Forschung, Entwicklung und Realisierung dieser anspruchsvollen Projekte oblag im Einzelnen der supergeheimen Forschungsgruppe Sonderbüro 13. Der König von Thule? Von wem ist das? Wer weiß das? Wieder keiner? Goethe. Wieder keiner? Naja, eigentlich von Schubert. Naja, die Worte kommen von Goethe. Genau, aber das Lied ist viel besser als die Worte. Ja. Hier, guck mal. der supergeheimen Forschungsgruppe, oblag das. Ja. Sonderbüro 13, Tarnbezeichnung Operation Your Anus, Codename U13, mhm. welche sich hauptsächlich theoretischen Forschungen widmete, der SS-Entwicklungsstelle 4 bzw. SSE-4 sowie SSE-5, welche sich insbesondere der Konstruktion unter anderem von Elektrogravitationsscheiben bzw. Flugscheiben widmet, und Albert Speer und der technischen Gruppe der SS, welche sich dem Projekt Feuerball zuwandten. Das ist das, was passiert, wenn deine Mutter Gulasch isst. Die Sonne ist kalt. Auch das. Boah, das ist einfach ziemlich verrückt. Ja. So. Warte, das ist diese Zusammenfassung hier am Schluss. Noch. Da bist du wieder dran. Wie auch Vallée 1990 schon feststellte, sprechen auch die Berichte über UFOs selbst nicht für deren extraterrestrischen Ursprung. Vallée schrieb, dass, obwohl UFOs ganz offensichtlich real existente physikalische Apparate sind, folgende Gründe der Annahme einer extraterrestrischen Intelligenz widersprechen. Erstens, die berichteten unerklärbaren Nahebegegnungen sind weit häufiger, als es bei physikalischen Interstellarflügen zur Erde erwartet werden müsste. Zweitens, die berichteten UFO-Insassen scheinen sich nicht auf anderen Planeten entwickelt zu haben, dass sie sich in der Erdatmosphäre wie zu Hause fühlen und sich auch so bewegen. Drittens, dass in Hunderten von Abduction-Berichten geschilderte Verhalten der UFO-Insassen bei genetischen oder wissenschaftlichen Experimenten an Menschen widerspricht der Hypothese von einer fortgeschrittenen Rasse. Viertens, die Verbreitung des Phänomens durch die aufgezeichnete Geschichte des Menschen ist demonstriert, dass das UFO-Phänomen keine Erscheinung ist, das sich auf die letzten Jahrzehnte der Geschichte beschränkt. Und fünftens, die offensichtliche Fähigkeit der UFO-Intelligenz, Raum und Zeit zu manipulieren, weist auf radikal verschiedene und komplexere Alternativen als auf Raumfahrzeuge hin. Der bekannte deutsche UFO-Forscher Illo Brandt von Ludwiger schließt sich dem Punkt 4 in Vallées Argumentation übrigens nicht an, da die von Vallée gelieferten Beweise für die Annahme nicht überzeugen. Ja, sonst ist ja alles sehr, sehr überzeugend an diesen Theorien und Gedanken. Ich habe schon jetzt keinen Bock mehr auf das Buch. Wann machen wir denn schon? Es nervt. So, das war jetzt also das Kapitel Reichsdeutsche Flugscheiben. Hier hatten wir jetzt das Projekt Feuerball. Das ist langweilig. Haunebu-Entwicklung, das Mutterschiff Andromeda. Quellen für die Wunderwaffen. Keine für Deutschland der Kapitelname Keine für Deutschland positive Wende mehr möglich mittels V und anderer Waffen. Okay, reichsdeutsche Stützpunkte auf der Erde, das ist doch gut. Das ist gut. Doch. Nein, interessant ist, wo die im Weltall sind. Ja, das kannst du ja danach machen. Ich interessiere mich jetzt erstmal für Neuschwabenland unter der Arktis und so. Ich glaube, da steht dann nur sowas wie Rammstein. Nee. Ein Kind brennt. Reichsdeutsche Stützpunkte auf der Erde. Hierbei gilt es zwischen aktiven und inaktiven Stützpunkten zu differenzieren. Wo sich die Jordan verkrochen haben. Erstere werden mit dem wichtigen Faktor Mensch und letztere technisch-elektronisch betrieben vom Jordan mit der Kurbel. Ich kann Ihnen so nicht zuhören. Inaktive Stützpunkte sind sozusagen eingemottet, um für einen möglicherweise von den Verantwortlichen geplanten Tag X, an dem der Führer wieder zurückkommt, mit der Straßenbahn oder mit dem Auto, denn er hat ja einen Führerschein. Möglicherweise von den Verantwortlichen genutzt werden kann. Vielleicht dienen sie aber. Ich mache hier nur Hintergrundmusik für dich. Ja, die sagt Arsch. Du sagst Arsch. Nein, du. Du. Nein, du. Du. Alles nur störende Mikrowellen. Ich habe auch eine störende Mikrowelle in der Küche. Vielleicht dienen sie aber auch. Du weißt, dass ich hier Zwangsneurose habe. Ich muss das Lied bis zu Ende singen. Vielleicht dienen sie aber auch nunmehr nur noch der Lagerung bestimmter Waffentechnik. Wie auch immer, die meisten irdischen Stützpunkte dürften bereits vor Kriegsanbruch geplant gewesen sein. Von Adolf persönlich, was er schon in seinem Buch Meine UFO-Garagen aufgeschrieben hatte. Ja, das ist MTV. Wie hieß das? Wie hieß das, wenn man da bei denen zu Hause war? Mögen sie in ihrem eigenen Blut ersaufen? Da gab's, ich glaube, Cribs hieß das bei MTV, so eine Serie, wo die Stars ihre Häuser und ihre Autosammlungen zur Schau gestellt haben. Das gab es dann bestimmt auch mal bei Adolf. Genau. Die haben dann so mit ihren Reichsflugscheiben, Atombunkern und Kettenfahrzeugen geprahlt. Es liegt natürlich in der Logik der Dinge, dass durch die zunehmende Dimension Weltall immer mehr, wenn auch nicht alle, aktiven zu inaktiven Stützpunkten werden. Dieser Trend dauert vielleicht nur noch kurze Zeit an. 7.6.1.1 Stützpunkt Neuschwabenland Antarktis. Eines der bekanntesten und am meisten diskutierten Ereignisse in dieser Hinsicht war die deutsche Antarktis-Expedition von 1937-38 unter der Leitung von Kapitän Ritscher. Dieser von Reichsmarschall Hermann Göring geplante Expedition hatte nicht nur rein wissenschaftlichen Charakter, Kartierung, Vermessung unter anderem, sondern sie diente auch zur Inbesitznahme eines ca. 600.000 Quadratkilometer großen Territoriums für Deutschland, um eine wichtige Operationsbasis zu besitzen, die im Gebiet von Neuschwabenland installiert werden sollte. Das ist übrigens wieder ein anstrengendes Buch. Das ist kein lustiges Buch, das ist ein anstrengendes Buch. Ja, so wie Rudolf Steiner oder so, ne? Also dazwischen Matrix Energetics, pium, pium, pium, fand ich lustig, aber das finde ich anstrengend. Ja, das ist eben so ernst, ne? Weil technischer Sprech, also das ist, glaube ich, grundsätzlich der Unterschied zwischen diesen Verschwörungstheorien und Esoterik, das ist alles so ein bisschen pseudo-exakt und pseudo-technisch und so. Ja, was gab es denn da in der Antarktis eigentlich? Schnee ist was für dumme Bauern. Ja. Bis in die 60er Jahre hinein sollten noch wissende Deutsche dorthin ausgewandert sein. Einzelne Details möchte ich mir an dieser Stelle ersparen, denn sonst kommt der Mossad und spült mich im Klo runter. Denn dies wäre sicherlich eines gesonderten Buches wert. Ich verweise in diesem Zusammenhang auf die umfangreiche Schrift von Zündel, 1975, aber gestatten Sie mir stattdessen einige andere interessante Anmerkungen. So schlecht ist das Deutsch von dem aber gar nicht. Nee, das war nicht sein Problem. Das war ja so ein alter, knarziger Deutscher. Deutscher! Ich versuche aber mal diese eine sprachliche Marotte von ihm mitzulesen. Vieles spricht dafür, dass das letzte deutsche Bataillon mit hohen Führungspersönlichkeiten gerade auf diesem Stützpunkt seine Hauptbasis hatte. Auf Nebenbasen komme ich später zu sprechen. Eine ganze Reihe von reichsdeutschen U-Booten tauchte immer wieder in antarktischen Gewässern auf, um sehr wahrscheinlich Menschen und Material dorthin zu verfrachten. Darunter befanden sich gegen Kriegsende auch wahre Unterwasserfestungen, welche ohne aufzutauchen eine Reichweite von ca. 45.000 Kilometer hatten und mit einem Anti-Radar-System versehen waren. Der hat nämlich das technisch gesehen waren sie alliierten Entwicklungen während dieser Zeit um Jahrzehnte voraus. Als Treibstoff diente Wasserstoff eine saubere Energieform, welche offensichtlich aus dem Meereswasser gewonnen wurde. Dies gestattete diesen U-Booten Geschwindigkeiten von einigen 100 Kilometer pro Stunde unter Wasser. Ja, ja, unglaublich? Ja. Kaum. Ja, Reibung gibt es ja auch nicht und so, also das ist schon... Ja, aber mit Atomantrieb da ist, ne... Tatsache ist, dass bis auf den heutigen Tag Dutzende von deutschen U-Booten, die nachweislich gebaut wurden, nicht auszufinden gewesen sind. Keine Selbstversenkung, keine Feindeinwirkung, keine Selbstzerstörung. Tja, vielleicht gab's die gar nicht. Seit Kriegsende, ja bis heute gibt es aber hin und wieder Sichtungen von superschnellen Phantom-U-Booten weltweit auf allen Meeren. Überdies besteht eine bemerkenswerte Korrelation zu den sogenannten USOs, Unidentified Submarine Objects. Oh, USO? Sie ähneln nicht... Geil. Zufällig den reichsdeutschen U-Booten. An dieser Stelle überlasse ich es meinen Lesern, sich weitergehende Gedanken über die Herkunft dieser Objekte zu machen. Du hast zwei neue Mitteilungen später. Denken Sie aber bitte ernsthaft darüber nach und ziehen Sie denn bitte die richtigen Schlussfolgerungen. Ja, außerirdische und Unterwassertour sind es gewiss nicht, die derzeitige Beobachtungen und Berichte provozieren. Nee, lieber keinen Anus-Schnaps. Neuschwabenland mit seinen relativ warmen Binnenseen und Bienenkästen, zum Beispiel Schirmacher-Oase, nicht zu verwechseln mit Punika-Oase, mit seinen bizarren, zum Teil mehr als 3000 Meter hohen, das kam überraschend, Gebirgsformationen mit seinen ausgeprägten postvulkanischen Phänomenen, Verwerfungen in Kroatien, Korrelation mit dem mittelatlantischen Rundfunkrücken und dem transarktischen Bogen, welcher in das Andenmassiv übergeht, sowie mit seinen mehr als 2000 mächtigen Insekteneiern in Inlandseisdecke bietet sich für unterirdische Systeme und Tarnungen sehr gut an. Das stimmt. Guck mal bitte die Twitter-Meldungen. Bitte. Nein. Bitte. Nein. Eis lässt sich verhältnismäßig leicht bearbeiten und es ist anzunehmen, Nein. Bitte, bitte. Ja, ich will das, aber das ist schon erste Zeit. Bitte mach das, bitte. Es lässt sich verhältnismäßig leicht bearbeiten und es ist anzunehmen, dass unter einer sehr mächtigen Eisdecke ausgedehnte Rüstungs- und Wohnanlagen sowie Abschuss-, Start- und Beobachtungsbasen und vieles andere mehr angelegt wurden. Ja, der hat es irgendwie nicht so mit den Umlauten. Betrachten wir uns das Gebiet der Antarktis eisfrei, so fällt deutlich auf, dass es weniger weiß ist. Dass das Territorium von Neuschwabenland in seinem Flächenhabitus offensichtlich nur halb zufällig der Form eines Volkswagens steht da nicht. Komm schon, das steht da nicht. Du lügst. Das steht da nicht, du hast das gerade erfunden. Das steht da tatsächlich. Wo denn? Ich hätte hier alles sagen können, aber es ist eines Volks... Also genau genommen steht hier ein Nies Volkswagens, aber gut, ist nah genug dran. Was, also nochmal den Satz bitte. Ja, also wenn wir uns das Gebiet der Antarktis eisfrei betrachten, so fällt deutlich auf, dass das Territorium von Neuschwabenland in einem Flächenhabitus offensichtlich nur zufällig der Form eines Volkswagens gleicht. Aber das vor allem Wort... eines, welchen Volkswagens, welches Volkswagens denn noch? Ja, das Wort Habitus aus seinem Wortschatz gestrichen. Vor allem, als er es geschrieben hat, gab es nicht nur Volkswagen, da gab es auch andere Autos. Kann also genauso sein. Ja, aber es gibt nur ein deutsches Auto, das mit den guten Abgaswerten. Ja. Man beachte hierbei weiter, dass dieser Stützpunkt an den nördlichen Rand der westlichen Szene grenzt. Dies ist mit Sicherheit kein Zufall, denn man hat hier konsequenterweise sicherlich an den enormen zusätzlichen Möglichkeiten für Mensch und Technik gedacht. Ach. Und immerhin hat diese Senke Meer, eine Flächenausdehnung, diese Senke, die man auch die Meer heißen müsste, eine Flächenausdehnung, welche etwa der des Schwarzen Meeres entspricht. Und eine Tiefe von ca. 100 bis 300 Metern. Der Bau der Anlagen erfolgte offensichtlich in weiser Voraussicht. Bereits kurz nach der Ritscher-Expedition wurde während des Krieges intensiviert und sehr wahrscheinlich zumindest während der ersten Nachkriegsjahre weiter perfektioniert. Diese Logik für die aufgezeigte Variante ist nahezu zwingend. Doch weiter kann ich nicht gehen, denn meine Beschreibungen würden Sie nur verunsichern. Hier im ewigen Eis fanden sich sehr wahrscheinlich nicht nur angeblich verschwundene reichsdeutsche Spitzenwissenschaftler, sondern offensichtlich auch ein Teil der angeblich verschollenen konventionellen und nonkonventionellen Flugscheiben. Und ein Teil meines Gehirns. Sowie Erwin Rommels Rasenmäher. Was die Flugscheiben nebst anderen Techniken betrifft, so konnte hier in Ruhe geforscht, konstruiert und auch einmal aufs Klo gegangen werden, wenn man musste. Ja, okay, also wir wissen jetzt Neuschwabenland. Was gibt's noch so als deutsche Stützpunkte? Ja, was gibt's noch so für die Existenz dieses Stützpunktes? Auch Strafexpeditionen? Ja, das ist ein Strafplanet, aber dann müsste es ja Außerirdische geben. Wenn die Erde ein Strafplanet ist. Ja, das ist die Aldebarana. Gab's ja. Ich hatte einen Ex-Freund, der ganz arg auf diese Alien-Sachen stand. Ich frage mich, ob der mittlerweile auch schon Axel Stoll. Wo sieht das aus wie ein Volkswagen? Das da sieht aus wie ein Volkswagen. Hier ist die Motorhaube. Ja, das sieht auch aus wie ein Meerschweinchen oder ein Wombat oder ein Elefant oder ein Kackhaufen. Vielleicht war das auch ein Witz. Ah. Kann ich nur lachen. Ja, er hat jedenfalls hier mit so einem schlechten Gekrickel Atlantik und Antarktik gemacht. Der hat echt eine schöne Schrift. Naja, der hat eine Mädchenschrift. Die Comic Sans Handschrift. Neuschwabenland, deutsch-antarktische Expedition, Ritscherland, westliche Senke. Auch kein Zufall. Ja, aber das ist jetzt immer noch nur ein Standpunkt. Mhm. Wir wollen ja die Deutschen mal abklappern hier. Das ist immer noch, die sind unterstrichen, die Punkte. So. Da. Ah, Stützpunkt Bermuda-Dreieck, das klingt vielversprechend. Ah, komm schon, ernsthaft? Ernsthaft? Was ist das? Dieser Stützpunkt ist eine mögliche weitere Variante und befindet sich zwischen zwei Schenkeln und der Bauchdecke, wenn man mit dem Rasierer ein bisschen zu sparsam umgegangen ist. Ich bin verrutscht. Aber nicht unbedingt zwingend. Es ist bereits viel über das Bermuda-Dreieck geschrieben worden. Von Zeit zu Zeit verschwinden bekannterweise Schiffe und Flugzeuge und Volkswagen in bzw. über diesem Gebiet. Vor dem Verschwinden der Flugzeuge zum Beispiel spielte in vielen Fällen die Kompassnadel der betreffenden Maschinen verrückt, was auf eine Anomalie in dieser Gegend hinweist. Siehe auch, was ist was Bermuda-Dreieck aus dem Jahre 1994. Der physikalische Verdacht legt nahe, dass in diesem Gebiet gigantische elektromagnetische Wirbel auftreten. Mhm. Es fragt sich nur, was für ein physikalischer Verdacht jetzt? Ob diese natürlichen Ursprungs sind oder künstlich erzeugt werden. Wo sollen die denn auch herkommen, bitte? Elektromagnetische Wirbelmaschine. Ah. Verstehe. Ja. Übrigens soll ist das es so wie auf so unserem ein Planeten. Intergalaktischer Lockenwickler? Nein, es gibt auf unserem Planeten insgesamt 12 derartige Wirbelzonen. Mhm. Exakt geometrisch verteilt. Dazu gehören auch bestimmte Abschnitte der Arktis und Antarktis. Mhm. Wie auch immer, im Bereich des Bermuda-Dreiecks werden hin und wieder UFOs beobachtet, die in das Meer eintauchen bzw. aus ihm hervorschnellten, sodass ein submariner Stützpunkt nicht ausgeschlossen werden kann. Dies dürfte in ähnlicher Form wahrscheinlich auch auf die anderen Bereiche zutreffen. Mhm. Anmerkung: Physikalisch könnten mit diesen elektromagnetischen Wirbelbildungen auch Dimensionskanäle erklärt werden. Dies betrifft den Zugang zu verschiedenen Zeitebenen, also Zukunft und Vergangenheit. Das ist genauso wie diese Esoteriker. Deswegen ist es auch sehr wichtig, dass Frauen während ihrer Periode dort nicht zu schwimmen kommen, weil ansonsten Reptiloide durch die Wasserdecke dringen könnten und einem beim Schwimmen ganz gewaltig in den Arsch beißen. Das ist aber echt gar keine unplausible Überlegung. Wetterkriegsführung. Jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Aber es war voll was Wichtiges. Also ja, das ist wie mit den Esoterikern, die dann sagen, dass die Heisenbergsche Unschärferelation, also alles, was sie nicht verstehen und was ihnen so einen Hauch von Wischiwaschi gibt, ermöglicht einfach alles. Alles, was unmöglich ist. Heisenbergsche Unschärferelation bedeutet, dass ich durch die Zeit reisen kann oder so. Oder irgendwas machen kann, was nicht möglich ist. Ja, die haben doch Quanten dafür. Ja, genau. Und der nimmt jetzt einfach irgendwelche erfundenen elektromagnetischen Wirbelzonen, die perfekt geometrisch auf der Erde verteilt sind. Ja, dann gibt es hier noch den Stützpunkt Tibet. Tibetaner kämpften während des Zweiten Weltkrieges... Ist der Dalai Lama etwa ein Aldebaraner dann? Nein, der, wie du beim Namen hörst, ist der ja gelähmt. Ja, und? Kann nicht. Die Aldebaraner waren ja perfekt. Aber in unserer Dimension ist der nur gelähmt. Vielleicht ist das auch Nortano. Ja. Man weiß es nicht. Diese orangene Jacke, die der immer anhat. Mhm. Tibetaner kämpften während des Zweiten Weltkrieges auf deutscher Seite und SS-Mannschaften weiterhin mit ihren Unterhänden, Unterhosen, Gummibändern. Wurden in Tibet ausgebildet. Wurden auf deutscher Seite und SS-Mannschaften wurden in Tibet ausgebildet. Diese Tatsachen sowie esoterische Gesichtspunkte sprechen für einen entsprechenden unterirdischen Stützpunkt in diesem Gebiet. Warum nochmal? Weil da... Ja, vermutlich handelt es sich hierbei sogar um mehrere unterirdische elektromagnetisch abgesicherte Anlagen, in denen zum Beispiel Flugscheiben stationiert sind. Oder Eiswägen. Diese Eiswägen, die immer durch die Straßen gefahren sind. Klingelingeling, klingelingeling, hier kommt der Eismann. Ich habe Schokolade, Vanille, Erdbeer, leckere Erdbeer, Stracciatella, leckere Erdbeer. Können wir weitermachen, bitte? Dann nehme ich Pistazie. Was ich mit elektromagnetische Sicherung meine, sei an dieser Stelle anhand eines Beispiels erklärt. Dazu müssen wir uns mit einer sehr gefährlichen EM-Waffe befassen. Hierbei handelt es sich um einen sogenannten energetischen Käfig, der auch als elektromagnetische Biene bezeichnet wird. Oh, komm schon. Betrachten wir außerdem etwas Geschichte aus der ehemaligen DDR. Der Tatort, die frühe Reichskanzlei in den 70er und 80er Jahren. Was dort an den Wänden für Bilder sind, das ist wirklich ein Verbrechen. Wie allgemein bekannt ist, sind viele unterirdische Bereiche gegen Ende des Krieges durch die SS sorgfältig mit Bildern vom Führer ausgestattet worden. Ja. Augenzeugen, deren Namen ich aus Sicherheitsgründen für die betreffenden Personen an dieser Stelle nicht nenne und um sie nicht zu verunsichern, erzählten mir, dass junge, starke und dynamische Kampftaucher der ehemaligen Staatssicherheit, MFS, der DDR die Aufgabe übertragen bekamen, die unterirdischen Bunkersysteme der ehemaligen Reichskanzlei und deren Umgebung nach Dokumenten, materiellen Schätzen und Technik zu erforschen. Mittels sicherndem Seil wurden jene Kampftaucher den unterirdischen Fluten übergeben. Schreckliches hatte sich dabei mehrfach wiederholt. Einige der MFS-Kampftaucher zeigten nach Rückkehr an die Oberfläche fürchterliche Symptome. Sie waren stark gealtert, bis zu Jahrzehnten. Ihre Gesicht zur permanenten fischartigen Fratze entstellt. Das klingt sehr wahrscheinlich. Das ist so, und sie faselten, dass ihnen Dagon begegnet sei, draußen am Teufelsriff. Ich bin gerade ins Lovecraft-Buch hingegangen. Der hat bestimmt auch geglaubt, wenn seine Mutter ihm gesagt hat, wenn du masturbierst, musst du schielen bleiben. Ja. Was? Ja, dass man... Die Mutter hat gesagt, wenn du Grimassen schneidest, dann bleibt das Gesicht stehen, wenn die Uhr 12 ist. Nein, aber das gab es auch mit Masturbieren. Wenn du masturbierst, dann fängst du an zu schielen. Ach so. Das hat er bestimmt auch geglaubt. Ich glaube, daher rührt ein Großteil seiner Frustration. Und sie konnten sich an absolut nichts mehr erinnern, außer an das Echo eines Klanges, der ungefähr klang wie Reliek, Tuluf, Tagen. Ja. Die Erinnerung sollte auch Zeit ihres Lebens nie wiederkommen. Das klingt doch echt wie Innsmouth. Haben die da nach Innsmouth diese geschickt? Amnesie war und blieb gepaart mit partieller Gesichtsverzerrung. Das steht doch da nicht. Soweit die Augenzeugen. Als Naturwissenschaftler, in Klammern promoviert, habe ich mir darüber natürlich viele Gedanken gemacht, vor allem darüber, was hier physikalisch passiert sein könnte. Zusammen nichts. Mit Diplomchemiker Karl-Heinz Lücke, ach, komm schon. Der 1996 starb, kam ich schließlich dahinter. Was also geschieht hier, physikalisch-mathematisch gesehen? Stellen Sie sich vor, Sie kommen in einen verbotenen Bereich einer unterirdischen Bunkeranlage. Der verbotene Bereich könnte ein Abschnitt der Untergrundanlage sein, in dem bestimmte Hochtechnologien oder Akten verborgen sind. Selbstverständlich sind solche Bereiche in aller Regel gesichert, um unbefugten den Zutritt unmöglich zu machen. Eine Sicherung, die bei den Kampftauchern beschriebenen Effekte verursacht, ist ein starker Phi-EM-Käfig, also einer energetischen Falle. Der menschliche Körper verfügt über elektrische Phi-E, magnetische Phi-M, zusammengefasst Phi-EM, elektromagnetisch, gravimetrische Phi-G und infometrische Phi-I-Energie. Laut der einheitlichen Feldtheorie, EFT, entwickelten sich Phi-G und Phi-I aus Phi-EM. Mhm. Zwischen der entsprechenden Person und dem energetischen Käfig offensichtlich Gitarre EMGI, Gitarre ja. MGI, befindet sich eine annähernde Nullpunktenergie. Dies bedeutet, dass aus dem menschlichen Körper stetig die Energie durch die Phi-EM-Birne energetischer Käfig regelrecht abgesaugt wird. Ach komm schon, das ist doch nicht. Oh Gott! Geil! Dann ist hier so ein ganz schlechtes Männchen gemalt mit so einem dreieckigen Oberkörper und so viereckigen Armen, aus dem so überall Blitze rausschießen und überall um den rum sind Viehs gemalt. Das Ganze hat er offensichtlich auf irgendein so schlechtes Papier mit Schreibmaschine gekrickelt. Mensch, Untergrund, abgestrahlte menschliche Energie, Phi, EM und so weiter. Ganz schlecht. Inakzeptabel. Ja. Je nach Aufenthaltsdauer in diesem Käfig, Rabimmel, Rabammel, Rabum und das menschliche Wesen wird in dieser Regel irre. Dies kann bis zum Tode führen. Alle Varianten sind bekannt geworden. Ja, jetzt kommen noch Stützpunkte im Andengebiet, weitere mögliche Stützpunkte, zum Beispiel in Island, Norwegen, den Alpen, Pyrenäen, dem Parkplatz vorm Lidl in Bottrop-Kirchhellen, Deutschland, Jonastal bei Arnstadt, Thüringen, unterirdisch, Anmerkung, eine benannte und unbemannte Form ist möglich, extern Steine, Berlin, Bunkersysteme, Rheinisches Schienengebirge und natürlich Namibia in Südwestafrika. Und jetzt kommen die reichsdeutschen Stützpunkte im Sonnensystem. Das ist mein Einsatz. Bereits zu Beginn der 1950er Jahre erfolgte die Beobachtung zigarrenförmiger Mutterschiffe, so zum Beispiel in Mondnähe. Später wurden bis zu 6 Kilometer lange Raumstationen, die ebenfalls Stützpunkte sein müssen, sei es jetzt mal so, beobachtet. Diese sogenannten Mutterschiffe sehen, wie ich bereits feststellte, dem geplanten Andromeda-Gerät sehr ähnlich. Ich würde es gut finden, wenn man seinen Penis als Andromeda-Gerät bezeichnen würde. Untersuchen wir nun den möglichen zeitlichen Rahmen. Wer kennt das noch? Hallo Spencer. Da gab es eine... Ich kenne das. Ja, dann müsstest du wissen, dass es da so eine Art... ich weiß gar nicht, so eine Art Wesen gab im Weltall, das... Und das kam in so einer Untertasse aus dem Weltall runter. Und zwar jedes Mal, wenn die Hallo-Spencer-Dorfbewohner ein Problem hatten, dann sind sie zum Andromeda-Anrufplatz gegangen und haben das Lied gesungen, ich rufe dich Andromeda, irgendwas ferner Star. Und dann kam die andere und hat gesagt, ja, hört mal auf hier mit der Scheiße und mach das mal ordentlich. Und dann ist sie wieder gegangen und am Ende hat sich alles in Wohlgefallen aufgelöst. Ja. Untersuchen wir nun den möglichen zeitlichen Rahmen. Wann und an welchem Ort für die Zeit... Ich bin Poldi, der schönste Junge der Welt und ich will dir fressen. Okay. Wer kennt das? Ich kenn's. Gut. Aber es kam gerade etwas unerwartet. Ah, aber dabei habe ich noch über Hallo Spencer gesprochen. Oh Mann. Über den möglichen zeitlichen Rahmen, wann und an welchem Ort für die Zeit nach dem Krieg der Bau der Flugkreisel und der Mutterschiffe etc. erfolgte. Es ist anzunehmen, dass weitere, vor allem nonkonventionelle Flugscheiben, zumindest während der Nachkriegsjahre, hauptsächlich auf dem Stützpunkt Neuschwabenland und im Andengebiet entwickelt und gebaut wurden, um wenig später zunächst unser Sonnensystem massiv zu kolonisieren, nicht zuletzt im Hinblick auf die Frage des Lebensraumes, welcher sich ja logischerweise ständig vergrößerte. Geil, ich habe gerade echt einen absoluten Kindheitsflashback. Ich hatte völlig vergessen, dass es das gibt. Awesome. Und wenn sie es dann endlich geschaffen haben, dann sagen beide ganz, ganz erleichtert: Hallo, Spencer! Merkwürdig. Aber war das nicht so ein Pelztier? Wer? Der Spencer. Nee, das war so ein Typ mit Mütze. Ach so, das war ein richtiger Mensch, deswegen, ne? Deswegen gibt es ja auch, da ist es Hallo Spencer, und deswegen gibt es ja auch den Witz. Ja, du bist so ein Loser, deine Lieblingsband sind die Queech Boys. Ah. So, hier. Da kommt Andromeda. Du weißt, dass das kein Zufall ist, ne? Du weißt, dass Hallo Spencer die Lieblingsserie von Axel Steuer gewesen sein muss. Und dass er glaubt... Da, guck, das ist Andromeda. Ja, damit haben die uns geheime Botschaften gesendet. Ich glaube, das ist nicht so richtig. Nicht so richtig fruchttragend. Aha. Nicht zuletzt im Hinblick auf die Frage des Lebens. Dass dies gelungen ist, belegen viele Augenzeugenberichte. Ja, Augenzeugenberichte sind ja die zuverlässigsten der Welt, bekannterweise. Ja, logisch. Bisher wurden und werden ganz offensichtlich folgende Himmelskörper besiedelt, beziehungsweise als Stützpunkte weiter ausgebaut: der Mond. Erlauben Sie mir zunächst einen Rückblick in unsere... Nein, möchte ich nicht. Nein, nein, nein, nein. Das möchte ich nicht. Bemerkenswert ist... Was? Ja, was ist bemerkenswert? Dass der Mond zumindest für einen Teilbereich eine offensichtlich künstlich erzeugte, für den Menschen brauchbare Sauerstoffatmosphäre besitzt. Klar. Das, vor allen Dingen ist das nur dem Axel Stoll aufgefallen bisher. Ja, der war da ja auch. Und dass es wahrscheinlich während der US-amerikanischen Apollo-Missionen zu mehreren Begegnungen kam. Seit dem amerikanischen Mondlandeprogramm kursieren hartnäckig Gerüchte, in denen die Rede davon ist, dass einige Astronauten scheibenförmige Flugkörper auf und über der Mondoberfläche beobachtet haben wollen. Stimmt, das sagen die Astronauten alle immer. Logisch. Was die Apollo-Mission betrifft, so ist mir durchaus bekannt, dass auch die Variante diskutiert wird, dass die amerikanischen Raumfahrer niemals die Mondoberfläche betreten haben. Das habe ich mich nämlich gerade gefragt. Wieso nicht? Wieso nicht? Du kennst ja wohl diese Verschwörungstheorie. Ja, aber stimmt das nicht? Was? Dass die nicht den Mond betreten haben. Ja, das wird dir der Axel gleich erzählen. Dann müssen wir lieber weiter. Hatte man Angst vor den reichsdeutschen Besiedlern? Freilich musste man in einem solchen Falle davon ausgehen, dass diese reichsdeutsche Technik in unserer heutigen Zeit wesentlich fortgeschrittener ist. Es ist anzunehmen, dass es bereits Antriebsmechanismen gibt, welche sich laut EFT auf das Informationsfeld beziehen. Resultierend aus vielen bisher bekannt gewordenen Indizien dürfte es auf der Hand liegen, dass das, was bisher beobachtet wurde, nur die berühmte Spitze des Eisberges sein kann. Der größte Teil des Mondstützpunktes dürfte als unterirdische Basis ausgelegt sein. Wow, das geht echt gar nicht. Was hast du für ein Problem? Was hast du gegen Cindy und Bert? Nichts Wirksames. Stützpunktmaß. Eine mögliche Legende besagt, dass die einzige bis Kriegsende gebaute Haunebu 3 im Sinne eines Verzweiflungsaktes zum Mars gestartet ist. An Bord soll sie etwa 70 Personen bestehend aus reichsdeutschen und japanischen Verbündeten gehabt haben. Der von mir vermutete Elektrogravitationsantrieb hätte es tatsächlich mühelos gestattet, derartige Entfernungen zu meistern. Was im Einzelnen die Haunebu-Besatzung damals auf dem Mars vorgefunden haben, wissen wir nicht. Achso, jetzt ist es nicht nur eine mögliche Legende, jetzt ist es Fakt. Denn jetzt sprechen wir im Indikativ. Wir können uns aber aus der Logik heraus einige Vorstellungen machen. Trafen sie auf dem Mars vielleicht Aldebaraner? Ja, stimmt, das ist das, was aus der Logik heraus folgt. Logisch. Kannst du jetzt aufhören rumzufappen? Ich brauche deine lustigen Kommentare. Oder handelte es sich bei der Haunebu-3-Besatzung nur um eine Vorhut, die den Mars erkunden sollte, um ihn später zu besiedeln? Meines Erachtens ergibt sich für eine deutsche Besiedlung folgende Möglichkeit. Beginn der Besiedlung 1945-46, weitere Besiedlung Mitte der 1950er bis 1960er Jahre unter ständigem Ausbau des Stützpunktes. Nach dem Zweiten Weltkrieg ist der Mars ja an die Russen gefallen. Mhm. Heißt ja nicht umsonst der rote Planet. Ja, ist richtig. Im Prinzip erfolgte hier wahrscheinlich dieselbe Vorgehensweise wie beim Mondstützpunkt. In diesem Zusammenhang gibt es auch die Frage, ob die oberirdischen Bauten, / Anlagen auf dem Mars, Klammer überleg auf, mal, wenn du beim Mars das M gegen P austauscht und das A gegen U und das R gegen T und das S gegen IN, was kriegst du dann? Boah. Zufall? Ja, das würde ich aber mal ganz schön bezweifeln ja. wollen, denn... Das Wort Zufall ist aus meinem Wortschatz gestrichen. Ja. Die Anlagen auf dem Mars, Klammer auf Pyramiden, Marsgesichten und anderes von deutschen Aldebaranern und antiken Verbündeten gemeinsam geschaffen worden sind? Das Mondgesicht ist vor allen Dingen kein Gesicht. Punkt, Punkt, Komma, Strich. Das Marsgesicht meine ich. Ah, geil, jetzt kommt er schon wieder. Hat das was mit dem Analgesicht zu tun? Ja, interessanterweise endet das sogenannte Marsgesicht mit seinen Pagenköpf. Auffällig Darstellung im indogermanischen Kulturkreis. Alles Zufall? Ich glaube es nicht. Auch nicht, dass, dieses Gebiet, wo die reichsdeutsche Kulturzivilisation auf dem Mars ihren Unterschlupf hatte, die Form eines Leberkäsebeckens hatte. Mhm. Anmerkung, was das sogenannte Marsgesicht betrifft, so soll es sich hierbei nach neueren Erkenntnissen um eine Computerfälschung handeln. Selbst wenn dies wirklich der Fall sein sollte, so tut es im Übrigen einem reichsdeutschen Stützpunkt auf dem Mars keinen Abbruch. Doch, das zerballert nämlich genau genommen dein gesamtes Argument gerade. Und es ist auch keine... Computerfälschung, es täuscht einfach das menschliche Auge. Ja, aber es gibt ja mehr Dinge zwischen Hose und Knopf, die Schulweisheit sich und so weiter. Hier, Stützpunkte auf den Planetoiden zwischen Mars und Jupiter. Wie bereits im Kapitel 6 erwähnt wurde, sind dank Computeranalysen von Kyborg und Koch im Zusammenhang mit dem Entführungsfall von Barney und Betty Hill die häufigsten Flugrouten der vermeintlichen Außerirdischen ermittelt worden. Zielgebiete sind hierbei unter anderem sehr häufig die 6 großen Asteroiden, welche ganz offensichtlich auch als Stützpunkte ausgebaut wurden. Ach, ganz offensichtlich! Die 6 Asteroiden. Ja. Fallen die nicht irgendwie runter oder so? Wieso? Du weißt schon, was mit Asteroiden so passiert zwischendurch mal. Ja, aber wenn die doch, das sind doch auch nichts anderes als Planetoiden, die da auf einer Umlaufbahn um die Sonne kreisen. Ja, und warum fallen die dann dauernd auf die Erde? Wenn deren Umlaufbahn, erstens können die durch Zusammenstöße in diesem Asteroidengürtel aus ihrer Umlaufbahn geworfen werden und fallen dann auf die Erde. Oder die haben einfach einen sehr großen Orbit und kommen dann auf die Erde. Mhm. Es handelt sich übrigens um ideale Tarnungsbasen, um das Geschehen auf dem Planeten Erde zu kontrollieren. Die Kolonisierung der Asteroiden erfolgte wahrscheinlich zeitgleich mit dem Mars. Ist auch so geil. Wieso müsste man das auch begründen, wenn man sowas behauptet? Ja, das stand irgendwo im alten Sanskritbuch. Weitere mögliche Stützpunkte im Sonnensystem. Als weitere Stützpunkte ergeben sich Merkur, Jupiter und Saturn. Jupiter ist ein Gasplanet, Mann! Wie soll man da kolonisieren? Ja, so mit gasgängigen Kolonien. Ja, aber die fallen da durch. Ja, dann werden, mal, während sie da drin sind, nein, zerquetscht. Das muss dann so eine Art fliegende Kolonie sein. So hier, Wieso fappst du hart? Ich will jetzt mal kurz was über den Jupiter gucken. Pupiter. Jupiter. Der größte Planet des Sonnensystems? Ist richtig. Besteht aus Wasserstoff, Helium, Methan und Ammoniak. Wie wollen die darauf eine Base bauen nochmal? Ja, so mit so Heringen. Die steckt man da rein, damit das nicht wegschwimmt. Okay. Ja, wieso hat die Katrin denn jetzt angerufen? Das ist jetzt nicht von Belang. Ja, meine Schwester hat angerufen, obwohl ich ihr gesagt habe, sie soll mich erst in 2 Stunden anrufen. Katrin. Es muss allerdings darauf hingewiesen werden, dass einige Himmelskörper hauptsächlich, eben auch Merkur, ja, Jupiter und Saturn hauptsächlich als Lieferanten für strategisch wichtige Rohstoffe dienen könnten und ansonsten keine Stutzpunkte haben. Eine Besiedlung weiterer Himmelskörper in unserem Sonnensystem wäre denkbar, aber hierfür gibt es bisher nur verhältnismäßig wenige Hinweise oder Indizien. Ja, stimmt, für die anderen gibt es sehr viele Hinweise und Indizien. Reicht solche Stützpunkte in anderen Gegenden unserer Galaxis? Stützpunkt im Aldebaran-System? Diese Annahme ergibt sich automatisch, weil dort nach den Indizien aus dem babylonisch-sumerischen Kulturkreis die Verbündeten beheimatet sind. Hm. Also doch Außerirdische. Stützpunkt im System des Alpha Proxima Centauri. Dieses Mehrfachsternensystem liegt ca. 4,6 Lichtjahre von unserer Sonne entfernt. Die sogenannten Santiner, vorausgesetzt, dass die Fakten stimmen, könnten im Prinzip reichsdeutsche Kolonisten sein. Siehe auch angebliche Begegnungen mit US-amerikanischen Astronauten. Stimmt, die waren ja schon in Proxima Centauri. Stützpunkt im Sirius-System. Eingeborene eines im afrikanischen Staat Mali lebenden Volkes, die sich selbst Dogon nennen. Aber wahrscheinlich würde der ja die Gelegenheit zu gerne nutzen, zum Beispiel auf die Mondverschwörung einzusteigen. Aber das kann er nicht, weil er bezweifelt ja nicht, dass der Mond koloniert. Ja. Aber das habe ich dir doch vorhin vorgelesen. Was? Dass die Mondverschwörung, warum das sein könnte. Dass nee. Es die, doch. Ja, dass es die gibt. Weil man Angst hatte, da reichsdeutsche Kolonisten zu treffen. Ja, ja. Das habe ich dir doch gerade vorgelesen. Ja, aber es geht ja darum, dass er eigentlich bei allen Verschwörungstheorien ja immer sagt, ja, das war auch so. Aber er kann eben nicht sagen, auf dem Mond war noch niemand. Ja. Erstaunlich gut über dieses System ist ja geil. Also, ja, irgendwelche Eingeborenen aus Mali, die wissen sehr gut darüber Bescheid, weil die da auch Raumschiffe hingeschickt haben. Deutsche Stützpunkte in der Antike? Bei einer entsprechenden Beherrschung der EFT durch deutsche Wissenschaftler, ist auch geil, dass das nur deutsche Wissenschaftler können. Und somit das Phi-E, Phi-M, Phi-G und Phi-I, ergeben sich zwangsläufig viele interessante Möglichkeiten. So ist zum Beispiel durchaus denkbar, dass topologische Tunnel, singulare Punkte etc. als sogenannte Dimensionskanäle genutzt werden können und somit ein Reisen bzw. eine Transformation in andere Dimensionen und oder Zeiten, Parallelwellen, jenseits Weltenbögen etc. möglich ist. Natürlich. Ja, wenn ich nach Italien fahre, dann nehme ich auch immer den Jenseits-Weltenbogen. Der ist auch kürzer. Da sparst du dir mindestens 10 Kilometer über einen Brenner. Ja, ich glaube auch. Ich halte es für möglich, dass... Und zwischendurch ist da so eine schöne Raststätte, da gibt es leckere Pasta. Nam, nam, nam. Mit Aldebaran-Soße. Koahirtenmodel ist das. Oder? Ja, das ist gute, heimatverbundene Musik. Ist doch Hubert von Geusern. Da geht meine Mutter auf Konzerte. Oder war zumindest einmal auf dem Konzert. Traurig. Das kennt man doch. Quiet. Guck mal, sogar hier mit Rock. Nicht schlecht, das rockt. Oh mein. Das war schon ein gutes Lied. Danke. Ich halte es für möglich, dass reichsdeutsche Abgeordnete während und nach dem Krieg zu den Antiken zu Verbündeten gereist sind, zum Beispiel Babylon, Indien, Atlantis und so weiter, um esoterische Vorbilder vor Ort zu studieren, Zeit als Waffe zu manipulieren, auch hier Verbindungen mit den Aldebaranern aufzunehmen, sowie die Implosionstechniken der antiken Brüder und Schwestern vor Ort zu studieren, um eigene Technologien zu vervollkommnen. Mein Vater ist ein Appenzeller, frisst den Kars mitsamt dem Teller. Das haben wir als Kinder immer gesungen. Hast du es jetzt gerade gehört, was ich vorgelesen habe? Ja. Okay. Aus all diesen Optionen ergeben sich insgesamt gesehen so viele mögliche Postulate, die auch in Bezug auf Deutschland von Bedeutung sein könnten. Okay, mir reicht's jetzt. So, jetzt machen wir noch den Abschluss. Und dann ist auch gut. Wow, das war echt ein paar Fortschritte durch die Welt des Wahnsinns. Ich habe mir auch so eine Blase an der Zunge jetzt gelesen. Wie viel haben wir denn jetzt schon? 1000. Eine Stunde 44 geben wir uns die Kacke jetzt schon, ey. Das ist Service. Das ist echt Service. Sehr nett von uns. Wieso? Was soll das? Bayern Pop? Ernsthaft? Oh nein, nein, nein, nein! Ich erkenne das schon an der Melodie. Das ist Peter Steiner. Wieso klingt das immer so ordinär und besoffen, wenn die Leute so tief sind? Das sind deine Landsleute, nur dass du das weißt. Geh heute, schau wie zu Deppado. Ja, so viel dazu. Ja, das hier scheint mir irgendwie ziemlich verworren zu sein. Was ist das denn da Schönes? Was denn? Was ist denn das hier für ein Abschnitt? Demonstration reichdeutscher Hochtechnologien auf der Erde und im Sonnensystem. Ich lese nochmal ganz kurz randommäßig da hinein, denn hier gibt es eine interessante Stelle. Hier gibt es zum Beispiel Ausschnitte von ca. 60 VHS-Bändern, deutlich hörbar mit Kopfhörern und Hi-Fi. Besser rausnehmen, soll man, kleiner Tipp. Hintergrundbrummen und komisches Lachen. Ich weiß, wie das klingt. So. Richtmikrofon über Nacht in Richtung Detmold, Lippe. Was? Dabei wurde Folgendes abgehört. Wo steht das? Meistverwendete Dialoge. Wir besitzen die Macht. Wir machen dich fertig und treiben dich in den Ruin. Du hast keine Zukunft mehr. Wir bedanken uns bei unserem Lehrmeister. Ich bin der Satan! Das und? Heißt, sie haben einfach Besoffene abgehört. Wir leisten ganze sein. Arbeit und vollenden unser Werk. Genauso fertig ist auch HAARP, High Frequency Active Auroral Research Program. Ja, das nur dazu. Das waren so abgehörte Dinge. So, jetzt kommt es zum Schluss. Epilog. Was da gibt es aber mehrere Epiloge, ne? Einer reicht ja wohl. Was die heutige Zeit betrifft, so kann man den gegenwärtigen gesellschaftlichen Zustand dichterisch wie folgt beschreiben. Oh je, jetzt kommt ein Poem. Ja, vielleicht hat er Wenn das... Kinder sterben, Gewalt regiert, wenn niemand weiß, was morgen wird, wenn Kriege toben aus Macht und Gier, kein Platz mehr ist für Pflanz und Tier. Hat er das selber geschrieben? Wenn Hass dann über Liebe siegt, kein Vogel mehr am Himmel fliegt, dann kannst du stolz sein irgendwann und morgen kommt der Weihnachtsmann. Die Erde ist dir untertan. Heiner Schwenne, also nicht Axel Stoll. Mag das, was das Gedicht wiedergibt, in voller Tragweite auch noch nicht eingetroffen sein, so ist doch für jedermann erkennbar, dass wir auf dem Weg in eine Zukunft sind, die nicht weit davon entfernt ist. Es wird eine Zukunft der Katastrophen und des Niedergangs der menschlichen Zivilisation sein, wenn nicht bald eine Umkehr erfolgt. Muss man anzapfen, entsprechend einem Implosionsstrom. Wir alle leben von Zins eines Kapitals, welches sich von Urzeiten gebildet hat, greifen es aber in einer äußerst schädigenden Art und Weise ständig an. Vergessen Sie es. Gemeint sind die Rohstoffe unseres Planeten. Leider muss ich einschätzen, dass unsere Umwelt, welche bereits derart geschädigt ist, dass mit herkömmlichen... Was? Techniken nicht mehr viel zu reparieren ist. Geil, dieses Gedicht von Heiner Schwenne gibt's im gesamten Internet nur in der PDF. Ja, nur noch dann eine Chance hat, wenn die von mir postulierten und aufgezeigten Zusammenhänge begriffen und umgesetzt werden. Also, ne, er rettet mal wieder die Welt. Ja, aber dieses Gedicht ist so schlecht. Das ist so richtig scheiße. Das ist ein Punkt des jetzigen Zustands. Die Ursache für diesen Zustand ist allerdings der Mensch selbst, welcher in seinem momentanen Erscheinungs- und Verhaltensbild nicht nur daraus resultierende gewaltige Naturkatastrophen mit steigender Tendenz verursacht, sondern auch wirtschaftlich und politisch von einer Krise in die nächste steuert, beziehungsweise von einem Krieg in den nächsten. Der Hintergrund all dessen ist einzig die angestrebte materielle Weltherrschaft durch eine etablierte, machtlüsternde Gruppe von Menschen, die ihre One-World-Pläne rücksichtslos durchzusetzen versucht. Ja, verständlich. Auch wenn das alles nach Verschwörung klingt, ich bin im Laufe der Zeit aufgrund vieler Hinweise zu genau diesen Überzeugungen gelangt. Für eine Umkehr ist es meines Erachtens noch nicht zu spät. Seit Jahrzehnten existiert eine weltnahe und bewahrende Technologie, die uns seit genauso langer Zeit beispielsweise durch das UFO-Phänomen vorgeführt wird. Achso, die Rettung der Welt sind Reichsflugscharen. Freilich wollen dies viele Menschen, sei es, weil sie der seit Jahrzehnten wirkenden Desinformation und Manipulation der öffentlichen Meinung aufgesessen sind, sei es, weil eine Umkehr ihr sorgfältig zurechtgelegtes Weltbild zerbrechen lassen könnte, auf gar keinen Fall wahrhaben. Offensichtlich gibt es aber Entwicklungen, die in wahrscheinlich sehr naher Zukunft die Wahrheit in ihrer mehr oder weniger vollen Tragweite oberhalb des geistigen Horizonts der allermeisten Menschen auftauchen lassen wird. Ich bin fest davon überzeugt, dass das UFO-Phänomen sehr irdische Ursachen hat und, wenn man einmal vom schwarzen Projekt der Großmächte absieht, auf geheime technologische Entwicklung des Dritten Reichs zurückgeht. Die dritte Macht existiert. Okay. Muss man wissen. So, dann kann man ja hier nochmal eben... Nicht umsonst ist ja mein eines meiner Bücher ein Bestseller. Das haben wir gerade gelesen. Ja, genau. Mann, war das scheiße. Es kommen hier noch echt bestimmt 100 Seiten Anhänge. Ja, das müssen wir alles nicht wissen. Das ist ganz grauenvoll. Auch wenn uns Axel Stolder vermutlich widersprechen würde. Ja. Der ist ja bekanntlich in Aldebaran. Ja. Ja. So, das Fundstück der Folge stammt von unserem Stammhörer Jan E. Stammhörix. Stammhörix Jan E. Der Abteilungsleiter? Dix, Kursleiter. Kursleiter Jan E. Ah, ja. Dix derzeit in Jena zu sitzen kommt. Hier, guck mal, da sind wir ja bei. Der derzeit in Jena zu sitzen kommt, um da Studien nachzugehen, geheimen Studien an Flugscheiben und Reichstechnologien des Dritten Reichs. Mhm. Warum? Und der hat uns das vorgeschlagen. Ja, wo ist es jetzt? So, hier ist es. Es heißt herzensneues Wort leicht. Heilerin der neuen Zeit. Saviera, okay. Ich liebe es, wenn die sich selber Namen geben. Ja. Saviera Uomi Anja Rimbach. Genau, in der Brandenburger Straße 9, 36205 Söndra. Also das hier ist wieder eine Trash-Seite, also die nicht professionell gemacht ist, sondern... so eine komische Schreibschrift, herzensleicht und dann alles zentriert. Auf der linken Seite so ein ganz schlechtes Menü. Das passt irgendwie auch farblich überhaupt nicht zu dem, was da ist. Ja, das ist auch nur so ein kleiner Kasten mit so kleinen Feldern, wo die Beschriftung in Comic Sans ist. Warum sitzt da jetzt so ein glatzköpfiges Kind? Und rechts neben diesen zentrierten Textblöcken ist was soll denn das sein, so ein asiatisches Kind im Kimono, das da sitzt, so eine Art Statue oder so. Und es hat keine Haare. Ja. Herzensleicht.de ist die Seite. Wie ist er denn da drauf gekommen? Ich weiß ich nicht. Wahrscheinlich hat er sich hat er da Dienstleistungen in Anspruch genommen. Ja, vermutlich. Denn das ist eine Dienstleistungsseite. Man kann übrigens der Heilerin der neuen Zeit, der Saviera Uomi Anja Rimbach, auch eine E-Mail schreiben unter herzensleicht@posteo.de. Deswegen habe ich mich ja auch Claudia Aschantakida Horstmannskötter genannt, ja, weil das auch ungefähr so gut ist. So, herzlich willkommen, schön, dass du den Weg zu mir gefunden hast. Oh, das richtig geschrieben. Spüre für dich, ob ich dir helfen kann. Mediales Heilen. Das Geile ist, dass hier steht mediales Heilen. Ja. Mediales Heilen, Sternchen, geistige Chirurgie, das Sternchen, finde ich richtig Blaupausenübertragung, Sternchen, Lichtkörperprozess Sternchen, Lichtnahrungsprozess Sternchen und in der Lehre von Jesus nach. Und das Sternchen steht für nach Natara. Ja, aber in der Lehre von Jesus ist nicht nach Natara. Ja, aber... Kann man die denn auch mal sehen jetzt? Über Moment, mich? Ich guck mal eben, was mit Natara ist. Ob das eine, weil das steht hier mit so einem R im Kringel, also eine Art Markenschutzname. Natara, Forum Grenzwissenschaften. Aha, das ist Jörg Loskantheim. Ja? Mhm. Der sich Natara nennt. Ach so, genau. Okay, der sieht aus wie so eine Mischung aus Reinhold Messner und Metalhead. Und so einem leicht angewärmten Lokalkellner irgendwie. Und ist ein deutscher Physiotherapeut, geisterler Medium, Unternehmer und promovierter Naturwissenschaftler aus Dietern bei Fulda. Und ist eben hier, hat einen Eintrag bei Psiram. Also das heißt, oh, ein Schreibmedium ist er. Ich bin auch ein Schreibmedium. Und er macht, ist ein Pro-MMSer, also der sich die Leute, die sich Chlorbleiche in den Arsch kippen. Was ist das denn für eine dumme Zeichnung? Also das heißt, nach Natara ist scheint dann, also die Referenz ist nur so mittel. So, also das kann die Savira Uomi, Anja Rimbach alles. Machst du mal bitte über mich. Geistige Chirurgie interessiert mich persönlich ja besonders. Ja, machst du trotzdem so, über mich. Vielleicht ist dann, okay, die sieht genauso aus, wie man sich das vorstellt. So eine mit 40, mit 50erin, mit kurzer Frisur, die offensichtlich ganz ordentlich einen in der Klatsche hat. Lila Jöppchen an, so ein Umhänger. Das sind immer die gleichen. Vermutlich redet die entweder Sächsisch oder Schwäbisch. Lies mal vor. Die Suche nach etwas, was ich aber selbst nicht genau beschreiben konnte, und der Drang nach dem verschütteten Wesen. Wissen, verschüttetem Wissen, warum wir auf der Erde sind, wo ich wirklich herkomme, welche Aufgaben ich mir als Seele für diese Inkarnation vorgenommen habe und was die göttliche Energie mit mir macht, brachte mich zu einem Lehrer und Meister, bei dem ich meine Ausbildung zur medialen Heilerin machte, die geistige Chirurgie erlernte und die göttliche Energie von Jesus bekam, um das Energiesystem und die Chakren zu reinigen und zwar dauerhaft zu vertikalisieren. Ja, einmal die Chakren durchgespült mit Domestos und schon sind die wieder vertikal. Ich sage es dir. Hör mal. Ich bin keine Ärztin, stelle keine Diagnosen, gebe keine Heilsversprechen und bin generell relativ nutzlos und ersetze mit meiner Arbeit auch nicht den Besuch beim Arzt. Jeder Mensch ist für sich selbst verantwortlich. Auf deinem Weg will ich dich gerne begleiten, damit du dein eigenes göttliches Potenzial leben kannst und sich neue Türen für dich öffnen können. Zum Beispiel die zum Klo. Über das Energiesystem ist es mir möglich, Schmerzen, Beschwerden und Krankheiten zu lösen. Ich dachte, das kann sie doch nicht. Na, gut. Mir ist es wichtig, dich als Einheit zu sehen und durch ganzheitliche Heilung am Körper, Geist und Seele wieder in Harmonie zu bringen. Auch Fernbehandlung ist möglich. Ich bin Schamanin, Geistheilerin, Hellseherin, Hellfühlerin und kann eigentlich alles, außer keine Scheiße zu erzählen. So, mich interessiert ja persönlich besonders geistige Chirurgie. Ja, das ist geil. Was könnte das sein? Ich bin ein Kanal für die geistige Welt. Kannst du bitte, Moment, bevor du das liest, Zirkusmusik. Oreo-Keks. So. Oreo-Keks ist ein Meister und Hüter... Das heißt Oronos, kannst du es ein bisschen respektvoller lesen? Habe ich verlesen. Ist ein Meister und Hüter des Quantenfeldes natürlich, der uns, den geistigen Chirurgen, Botschaften für die Meisterschaft vermittelt und durch uns wirkt. Zum Beispiel, wer die Meisterschaft gewinnt. Ob Dortmund oder der erste FC Holzbein Kiel. Oreo liegt es sehr am Herzen, dass Mutter Erde jedes Menschenwesen, jedes Tierwesen und jedes Pflanzenwesen in die vollkommene Heilung kommen. Was ist mit jedem Steinwesen? Wenn wir aus der bedingungslosen Liebe heraus handeln, geschieht Heilung. Durch die Einweihung in die göttliche Blaupause von Körper, Geist und Seele ist es mir möglich, Krankheiten, unerlöste Muster und Blockaden aus deinem energetischen Feld zu lösen. Mit der Verbindung der uns zur Verfügung stehenden 20 Zeitlinien können die Zellen unter anderem in eine andere Zeitlinie gebracht werden, um sich ihrer ungesunden Ursprungsinformation zu erinnern. Die eigene Heilungsenergie wird wieder aktiviert. Ebenfalls, was soll das heißen? Ebenfalls sind Eingriffe ohne Skalpell möglich. Neue Zelle, was? Wo war denn vorher von Skalpell die Rede? Die geistige Chirurgie betrachtet den Menschen als ganzheitliches Wesen, deshalb erfolgt eine energetische Behandlung immer auf allen Energiekörpern. Auf der Heizung auch? Die Heizung ist doch auch ein Energiekörper. Ja, oder? Ist ja auch so. Also, wenn wir aus der bedingungslosen Liebe heraus handeln, geschieht Heilung. Das stimmt nicht. Wenn jetzt zum Beispiel du unfassbar drauf stehen willst, wenn man bei dir Face-Sitting macht, ja, wenn das dein höchstes Glück wäre und ich sagen würde, ich liebe dich bedingungslos. Wenn du das bei mir machst, bin ich tot. Genau. Ich liebe dich bedingungslos und ich mache bei dir deswegen Face-Sitting, weil du das brauchst und du stirbst. Dann bist du tot, dann ist keine Heilung geschehen. Was ist mit Trampling? Auch das. Dann bist du tot. Keine Heilung geschehen. Das ist eine Falschaussage. Tja, okay. Claudia hat gerade den physikalischen Beweis erbracht. Ja, ich hätte gerne Lichtkörperprozess oder Blaupause? Was nehme ich jetzt? Ich finde Blaupause bescheuerter. Okay, dann machen wir. Ja, das ist Matrix Energetics, das ist dir klar, oder? Puh, puh, puh. In die eigene Kraft kommen wir mit der Übertragung der göttlichen Blaupause. Jetzt kannst du wieder deinen lila Pausewitz reißen. Jeder Planet, jedes Universum, die Seelenländer, alles ist dem Quantenfeld der intelligenten Liebesschwingung, dem göttlichen Feld gespeichert. Ich habe keinen Bock mehr. Was ist die Blaupause? Die Blaupause ist der göttliche, makellose Plan eines jeden Lebewesens und beinhaltet außerdem die fehlerfreie DNA der Körperzellen. So. Sag das doch mal in der Krebszelle. Warum muss es immer die DNA sein? Weil das was ist, worüber die Leute nichts wissen. Aber die Erdbeeren sind viel älter als die DNA. Aber das wissen die wieder nicht. Die wissen wieder nicht die RNA-World-Hypothese. Woher kommt die Blaupause? Sie kommt aus dem Quantenfeld, in dem die göttliche, allumfassende Liebesschwingung beinhaltet ist. Die Heimat unserer Seele, denn sie ist ein Abdruck des Quantenfeldes. Nicht so wie ein Abdruck meines Arsches auf der Bank. Der Abdruck meiner Quanten im Sand. Um ihr, die ich gestern noch fand. Was macht die Blaupause? Hat ein Hund mitgenommen. Was macht die Blaupause? Die Blaupause speist die Zellen wieder mit reiner, intelligenter Liebesschwingung. Ach, intelligent sogar. Ja. Gibt es auch reine dumme Liebesschwingungen? Ja, das ist dann aber so die Hellblaupause. Ah. So werden die Zellen wieder an. Wenn jemand helle ist, sagt man ja eigentlich, er ist klug. Also muss es die Dunkelblaupause sein. So werden die Zellen wieder an ihren ursprünglichen göttlichen Zustand erinnert und sie sorgen so für die Aktivierung der Selbstheilung. Wer kann an sowas glauben? Durch die Übertragung der Blaupause breitet sich das. Ah, jetzt kommt wieder die gute Mollstelle. Moll. Wann immer Menschen, Tiere oder Pflanzen in der Blaupause verweilen, geschieht Heilung. Was ist das für ein Irrsinn? In der Blaupause verweilen, was soll das denn? Energieausgleich für die dauerhafte Blaupausenübertragung, 108 Euro. Ja, ein Termin kann jederzeit mit mir vereinbart werden. Hat ihr da Invisible Text oder wieso ist da der Doppelpunkt? Nein. Was kosten denn die anderen Sachen? Hier steht Termine. So. Lichtkörperprozess, 1. bis 12. Chakra. Das ist 15.1. bis 17.1.2016. Ah, 990 Euro. Wow. In meinen Räumlichkeiten. Ich finde das auch geil, dass sie die Dreistigkeit besitzt, das Energieausgleich zu nennen. So. Ja, ich gebe meine Energie, aber das könnt ihr mit Geld wieder ausgleichen. Lichtkörperprozess 1. bis 12. Chakra, Lichtkörperprozess 13. bis 24. Es gibt doch nur 7, weil die Geld braucht. Lichtnahrung ohne Lichtkörperprozess, 8 Tage, die dein Leben verändern. Das ist im Oktober 2016 um 14 Uhr. Auch 990 Euro. Und das geht 7 Tage lang. 8 Tage lang. Ja. Mhm. 3-monatige Vorbereitungszeit notwendig. Geil, die erfindet einfach Chakren, damit sie noch mehr teure Kurse anbieten kann. Also nicht, dass Chakren nicht ohnehin schon erfunden werden, aber oh wow. 1.800 Euro für 7 Tage oder 8 ja. Pro Teilnehmer, zuzüglich Unterkunft. Die Party geht weiter, Lichtkörperprozess 37. bis 72. Chakra. Boah, wie kann man Leute nur so verarschen? Das gibt's doch gar nicht. Goldene kristalline DNA, das mache ich. 8 dabei, das kostet auch nur 288 Euro. Intensivkurs Einweihung in die goldene kristalline DNA. Allerdings ist das auch nur ein Tag. Boah. Nee, ich sag das jetzt nicht. Am Ende spenden die Hörer Geld und da muss ich. Doch, ich will das machen. Nein, das machen wir. Aber niemand würde uns 290 Euro glücklicherweise spenden für diese Scheiße. Das kann ich auch nicht machen. Das wäre so geil, wenn du da hingehen würdest als Genetiker. Nee, das kann ich nicht. Warte mal, 8. Mai ist bestimmt irgendwie in der Woche. Ja, aber das wäre so geil, oder? Wie großartig das wäre, wenn du als allererstes sagen würdest. Hallo. Guten Tag, mein Name ist Kurz. Ich bin promovierter Naturwissenschaftler. Ich bin habilitierter Genetiker. Das müsstest du sagen. Dann würde der, glaube ich, erstmal die Fresse rausfallen. Das wäre so schön. Dann krieg ich so. Ah, das ist ein Sonntag. Oh, wie schön das wäre. Aber das ist Muttertag, da kann ich nicht. Geil. Das müssen wir jetzt aber doch mal lesen. Ja. Deutsche Raumfahrt ab 1934, da werden sie staunen, alles schon da gewesen. Ja, die wissen doch nicht, dass wir heute Stoll machen, oder? Du hast das noch nicht getwittert. Nein. Ja, wir nennen das nämlich Weihnachtsfolge und verraten nicht, wer da gedingenst wird, ehe die Leute das hören. Nein, doch, das so nicht. Doch. Nein. Wir schreiben nicht rein, dass das Stoll ist. Das machen wir. Dann nennen wir das eben hier Hanukkah-Feier oder Hanuta-Feier oder was auch Hanukkah. Immer. Hanukkah. So. Ja, also, schön. Nein, das musst du schon noch lesen. Also, dieser zum Kurs kristalline, goldene kristalline DNA. Dieser Kurs findet in meinen Räumlichkeiten statt. Auch die Teilnahme aus der Ferne ist möglich. Weitere Informationen bei Anmeldung. Diese wundervolle Einweihung in die goldene kristalline DNA ist eine sehr tiefe Verbindung zu deiner Seele. Alles in deinem Körper hat eine göttliche Frequenz. Ich sehe dich da schon. Das in jedem Organ, schön. In jedem Muskel und in jeder Zelle ist die göttliche Information der Liebe gespeichert. Wenn du auf die Erde kommst, bist du dir dessen noch bewusst. Durch sehr prägende Erfahrungen und Erlebnisse kannst du dieses Bewusstsein einfach vergessen und du lebst dann ein Leben, das nicht deinem Seelenbewusstsein entspricht. Diese Einweihung in die goldene kristalline DNA bringt dich mit deinem Seelenbewusstsein wieder tief in Kontakt und du beginnst eine tiefe Reise in Geborgenheit mit dir selbst und mit dem Planeten Erde. Die goldene kristalline DNA ist ein göttliches Manifest, das dir jetzt wieder geschenkt wird, damit die Genialität deines wundervollen Lebens dich wieder erreicht. Oh. Diese Einweihung in die goldene kristalline DNA bringt dich in deine Seelenwelt, in das Allbewusste, in die Verbindung mit deinem wundervollen Körper, in die Seelenmanifestation deines Lebens, in die wundervolle DNA-Schwingung der Verjüngung. Boah, das wäre so cool. Mein Gott, das ist eine Scheiße. So, jetzt reicht's mir. Ich kann das nicht mehr ertragen. Das ist völlig ekelhaft. Oh, ist das schön. Ja. Liebix, Hyrix. Das war's. Liebix, unterhalten nix, Organismix. Ich bin's auch leid. Das war echt anstrengend. Das war die The Cloud Geburtstagsfolge. Sollen wir die so nennen? Nein. Das ist schon weihnachtlich jetzt die Folge. Ja, das hatte Weihnachtsaspekte, aber naja. Jedenfalls nochmal danke an den Dackel dafür, dass er uns das angetan hat. Ja, danke. Und ich würde sagen, die einzige richtige Reaktion auf einen solchen Angriff auf unser aller Verstand ist eine Kriegserklärung. Und die erfolgt jetzt mit dem Lied Misery Cloud als kleine Anspielung an die Jubilarin von der großartigen Band I Declare Fucking War! Viel Spaß! They came! They fucking came! Club. Hallo, hallo, hallo, hallo. Ich grüße Sie, liebe VIP-Club-Mitglieder, Rix. Ja, ihr Rix seid ja bekanntlich die Besserix, Hörix. Na, das kann man so nicht sagen. Doch, das kann man schon sagen. Weiß nicht. Das ist schon... Das heißt ja nicht, dass die Dix Andrix, Hörix schlecht sind, nur weniger gut als Dix VIP-Clubs, Hörix. Mm. Das ist Fakt. Da muss man sich auch mal klar positionieren. Das stimmt. Ja, was haben wir denn hier für eine Premium-Information, die wir teilen? Jede Zelle meines Körpers ist glücklich. Die Claudia hat was ganz Schlimmes von ihrem Vater bekommen zum Geburtstag. Meines Körpers ist toll. Das ist was ganz Ekelhaftes. Ich habe ein iPad Mini bekommen. Apple. Das wird mir ermöglichen, mit meinem Mann zu skypen, während wir auseinander sind. Ja. Weil das aber eine Frontkamera hat. Es wird einem auch ermöglichen, von der Firma Apple ausgebeutet zu werden. Ja, aber das, dem muss man ja nicht nachdenken. Ich sag ja immer, angefressene Äpfel gehören auf den Kompost. Das ist so ein Stammtischspruch. Ja, und er ist in diesem Fall sowas von wahr. Oh ja. Doch nun zu etwas völlig anderem. Death Metal!